da. So, ist soweit. Ich bleib doch einführen, 10 Minuten früher müssen wir sitzen. Wie bei allen anderen. Ne? Liedchen. Was? Da ist kein Mann drin. Wo ist ein Mann drin? 10 Minuten vorher sitzen und ein Mann fassen zum Einstimmen. Das mache ich ja für euch. Da brauche ich ja. Mal sehen. So. Ja, dann einer läuft noch. Der immer läuft. Da soll man sich konzentrieren, ne? Ja, da geht der wohl. Schlepptop, er ist echt ein Schlepptop, ja, da. Sein eBay-Vergnügungspark. Dein was? Meine was Vergnügung? eBay-Vergnügungspark. Geschäftsverbindungs. Skype. Du skypst? Hast du etwa Freunde? Nee, ich bin nicht bei Facebook. Ich habe keine Freunde. Skype, hast du gesagt? Ja, Skype ist einfach nur zum Telefonieren. Nee. Auf Telefonieren. Also, ist ja nicht jeder, den ich anrufe, gleich mein Freund. Jetzt wissen wir es. So, alle vorhanden? Dann fangen wir an. Irgendwelche Nachfragen von heute Morgen? Da kommt noch. Was? Nachwehen. Es weht nach. Na gut. Ja, oder was Neues? Nix. Mein Schicksal. Ihr sprecht Deutsch, ne? Ja. Nicht das. Ja, die sind alle schon fertig. Nichts mehr mit. Das nennt man Niederlage hier. Sie gestehen ihre Niederlage ein. Ne, Christa? Ja, gut. Ja, also, wir sind alle froh, dass mal wer Neues kommt. Das haben wir so erwartet. Seid ihr denn schon, ihr kennt das aber, das Thema und das ganze Ding, um was es geht? Ja, wir müssen hier da, um uns zeigen zu lassen, worum es geht. Nee. Wenn wir schon wissen, können wir ja nicht gekommen sein. Ich kann leider nur Fragen beantworten. Ich halte keine Lectures oder... Ich weiß ja auch nicht, worum es geht, das ist ja nicht der Punkt. Bloß die zu mir kommen, die stört es, dass sie es nicht wissen und ich mich kümmere es nicht. Das ist der einzige Unterschied. Also wenn ich sagen würde, ich wüsste, worum es geht, dann hätte ich echt ein Problem. Dann müsste ich ja das verteidigen. Das Wissen. Dann würden sie mich alle zerfleischen, ich sag's dir. Weil dann müsste ich da ständig gerade verstehen, wenn ich wüsste, worum es geht. Wenn ich den Sinn kennen würde, dass da Sinn drin ist, die würden mich sofort hier kreuz und quer zerhacken. Die sind Bestien, muss man wissen. Die liegen jetzt nur, weil sie nicht anders können, aber sobald ich irgendeine kleine... Das ist ihre Technik. Die denken, sie zeigen, dass sie schwach sind, aber nix. Das Überhaupt mit den Frauen. Das ist das Schlimmste. Und die Schwäche zeigen, muss man vorsichtig sein. Da ist was im Busche. Na gut. Ja, nee. Irgendeine Frage? Ihr wart doch bestimmt schon vorher bei irgendwem. Mal. Aber wir waren schon mal bei irgendwem, das ist gar keine Frage. Nur Fragen ergeben sich nach meiner Erfahrung so aus dem Gespräch heraus. Jetzt haben wir das Gespräch noch gar nicht begonnen. Ich habe ja schon einiges gesagt. Ja. Das sind schon Reizthemen, die ich angeschnitten habe. Dazu können wir natürlich schlecht was fragen. Also. Naja, dann hört er erstmal zu, was die hier nicht fragen. Und wenn dann so, wenn es da irgendwo hakt, dann schauen wir mal. Dann werden wir morgen sofort ins Getümmel. Genau. Dann haben wir einen, dann macht der Boxring auf. Ja, irgendeine Ramana-Frage, auf der wir uns dann streiten können. Ich habe noch was, was mir immer mal wieder in den Sinn kommt, und zwar auch so nach dem Prinzip Hoffnung. Ich meine, was du gesagt hast, letztes Jahr. Das ist schon, das ist schon vorsichtig formuliert. Genau, ja. Dass deine Mutter bei irgendeiner OP oder so mal ganz weg war. Nicht ganz so weg war. Die war im künstlichen Koma. Ja, nicht ganz weg war. Dann ist er zurückgekommen. Dem ist, ungewollt haben sie wieder wach gemacht. Okay, und dann war sie total bepisst und hat wollen war, überhaupt nicht mehr, weil sie... Nee, die hat einfach nur das erste Wort, was rauskam, Scheiße. Ja. Weil sie meinte sofort, ey, also so schön wie da, also wo ich nicht war, war es noch nie. Genau, und jetzt aus irgendeinem Grund kam da irgend so ein kleiner, als wenn so ein Haken kommt und den Fisch nach vorne holt. Ungewollt wurde sie wieder geangelt von da vorne. Genau, durch irgendeine Sache. Dann hat sie auch dran gemerkt, sie hat überhaupt keinen Einfluss auf irgendwas, sie wollte ja. Nee, da hat sie gesehen, wenn ich noch niemals da verweilen kann, wo ich nicht bin, wo es wirklich nicht so schlecht war, weil es gar keinen gibt, dem schlecht gehen könnte. Und ich ungewollt und aus einer spontan, was immer da ist, nach vorne geholt werde, wenn ich das da keinen Einfluss habe, wo ist der Wille, den ich, also wo ist Willi? Genau. Ja, dann ist es genauso habe ich es auch noch verstanden und beim Kopf. Und ich merke, bei mir hängt sich dann immer mal wieder so Prinzip Hoffnung ab und auf, da gibt es ja. Du bist auch ins Koma. Was. Ja, genau, da gibt es ja dann noch irgendwas Gutes. Nein, das ist aber doch jeden Morgen hast du die Erfahrung, du wachst nicht aus willentlich auf, du wachst durch irgendeinen Impuls auf, den der Körper oder irgendwas. Ja, ich habe das aber mit Todeserfahrung gleichgesetzt. Nein, das ist ja keine Todeserfahrung. Okay, das ist nicht die Todeserfahrung. Okay. Das ist nur die Abwesenheitserfahrung, aber nicht die Todeserfahrung. Die Todeserfahrung wäre noch vor dem zu sein, was anwesend ohne eine Anwesenheit ist ohne einen Anwesenden. Das ist dieses Koma. Komatöse. Aber was dann vor dem Abwesenden des Anwesenden anwesend, das ist dann, also wo alles stirbt, auch sogar das Sterben stirbt, und du trotz allem bist, nicht wegen etwas, das ist dann noch eine andere, das setze ich damit nicht unbedingt gleich. Aber das ist schon mal, dass du aus dieser sogenannten angenehmen Abwesenheit in eine unangenehme Anwesenheit ungewollt reingezogen wirst. Das ist dann auch scheiße. Aber das wäre dann so eine Ebene, wo ein Meister sich aufhält über lange Zeit, etabliert in einer Abwesenheit, von einer Anwesenheit, von einem Ich. Ja. Und dann natürlich durch irgendetwas möglicherweise wieder rauskommt. Ich glaube, es nicht immer wieder rauskommt. Geht ja gar nicht anders. Nee, ich meine, es kann lange dauern. Ja. Aber es ist halt wie immer gelandet irgendwo. Und wo man gelandet ist, fliegt man wieder weg. Da gibt es Departure, also Abflug garantiert. Du bist eine Transit-Lounge, egal wo du bist, ob du hier vorne, da oder egal wo, du bist immer in Transit. Also ist alles es wechselt, irgendwann wechselt von da nach da oder irgendwo. Also nichts ist sicher. Weder da vorne, noch da, noch da, noch vor zu sein ist sicher. Es gibt keine Sicherheit für dich. Solange es dich irgendwie Nee, es gibt dich so. Wann gibt es dich denn nicht mehr? Es wird dich immer geben. Und weil es das ist, was du bist, was es immer, jetzt und immer da ist, oder nicht da ist, auch im Nichtdasein da ist, wird es das, was du bist, immer geben und es wechselt ständig zwischen allen Möglichkeiten hin und her. Und du wirst immer im Transit sein, in dieser Ruhelosigkeit von ohne Landung. Du landest, aber hebst sofort wieder ab oder ein bisschen später. Du bist jetzt in diesem Körper gelandet und dann gehst du durch, vielleicht im Geist landest du irgendwann oder dann im Gewahrsein und dann vielleicht vorher und da und dann kommst du wieder in den Körper und Ding. Der ewige Wanderer zwischen allen Welten und Dimensionen. Das ist das Selbst. Wandert ständig und findet keine Ruhe. Du findest die Ruhe nicht, die du bist. In nichts. Und dann kannst du ruhig sagen, solange es einen gibt, das wird lange dauern. Wahrscheinlich ewig. Weil das, was du bist, ewig ist, was ist. Oder was du bist. Und das wird ewig wandern in unendlichen Welten seines Verwirklichungsdramas. Also richte dich auf ein bisschen länger ein. Aber wenn du dich hier einrichtest, das ist flüchtig. Und wenn ich da, ist auch flüchtig. Bloß, dass du bist, ist nicht flüchtig. Und weil du die Wirklichkeit bist, wirst du dich halt immer variationsmäßig verwirklichen. In wo auch immer. Mit und ohne Verwirklicher. Da gibt es kein Entkommen. What to do, no way out, was immer denn darüber gesagt wird. Aber schon das Kleine aus diesem kleinen Koma in das da, das ist ja dann schon. Das gibt ja schon ein kleines Verstehen, dass du nicht willentlich dich irgendwo halten kannst. Und allein ist das ja schon ziemlich erlöst schon von der Idee, dass du was bestimmen kannst oder dich wehren kannst dagegen. Das ist dann schon ziemlich relaxed. Aber nicht das, was halten kann, weil es was Neues ist. Also auch meine Mutter, die dann relaxed danach war, ist dann eine neue Relaxion, also neue Entspannung, die vorher nicht da war. Aber für das, was du bist, kann doch nicht etwas Neues da sein und aus etwas Altem heraus entstanden sein. Das ist ja wieder dann, wo du sagst, das Phantom war vorher verspannt, dann ist es entspannt. Also in dem Verstehen, dass es nichts tun kann, entspannt es sich. Ja, wunderbar. Ein entspanntes Phantom. Aber meinst du wirklich, das Selbst muss sich entspannen oder war jemals verspannt? Ich frage dich. Ich habe keine Vorstellung, was das Selbst ist. Das dann, Gott sei Dank hast du keine Vorstellung davon. Aber. Ja, deshalb könnt ihr die Frage nicht beantworten. Kann das theoretisch sein? Ja, wir reden doch eh nur theoretisch. Okay. Meinst du, wir reden ja praktisch? Alles Konzepte, wie auch immer, wo auch immer man spricht. Was kannst du sonst reden, außer Konzepte? Es ist einfach nur Unterhaltung, die in Konzepten abläuft. Und da muss auch nichts mehr rauskommen, da musst du auch nicht irgendein Verstehen daraus entstehen. Wenn es, dann ist okay, wenn nicht, ist auch okay. Aber wenn du es verstehst, dann geht es sowieso wieder weg, das Verstehen. Ja, aber das ist ja die Unterhaltung. Das Verstehen, was kommt, geht auch wieder. Auch gut. Das ist ja das Schöne, dass alles, was kommt, bestimmt irgendwann wieder weg ist. Oder nicht weg ist. Ist auch wurscht. Ja. Dann ist auch die andere Ebene, wenn jemand den Körper verlässt, wieder ein Konzept. Nee, das ist nur eine andere Variation von Traum. Okay. Mhm. Kannst du es Traum nennen oder Konzept, spielt auch keine Rolle. Artifizielle Wechsel von verschiedenen Dimensionen. Traum, Wechsel von Vorstellungen. Variationen von Verwirklichung, die aber deine Natur nicht wirklicher machen und weil du hier nicht unwirklicher bist und da wirklicher wirst. Das ist alles. Nichts von dem macht dich wirklicher. Und wenn ich nichts wirklicher mache in irgendeiner Dimension, dann macht dies es auch nicht unwirklich. Hier bist du das, was du bist, wie du da bist, was du bist. Das verändert dich nicht. Also es kann dir nichts geben und nichts nehmen, das ist doch das Schöne. Vollkommen ohne Konsequenz. Egal, wo du hinwechselst, von wo nach wo, was du erfährst, es hat nie eine Konsequenz für das, was du bist. Wovor fürchtest du dich? Dass du was verlieren kannst, was du gar nicht hast. Nein, ich glaube mehr vor der Auflösung. Das ist doch, du denkst, du hast was zu verlieren im Auflösen, dass sich da was auflösen könnte. Ja, aber ist doch das Gleiche wie Verlustangst oder Existenzangst. Was ist denn das sonst? Du hast die Angst, dass du dich beim Auflösen du dich auflöst und was dann? Dass die Kontrolle wegfällt. Wahrscheinlich ist das die Angst. Nein, du kontrollierst ja nur, weil du Angst hast, dass du dich auflöst. Mhm. Wer war er da? Das Hühnchen oder das Eckelchen? Auch beim Hahnsprung löst du dich nicht auf. Die Angst. Ja, die ist eine Phantomangst, das ist ja das Schöne. Du hast dich so in das Phantom verliebt und jetzt hast du Angst, dass das Geliebte dich irgendwann verlassen könnte, sich auflöst. Mein schönes, kleines Geliebtes. Erst der Körper, dann der Geist. Nein, ich glaube, die Angst ist mehr, nicht, dass der Körper sich auflöst. Ja, wer denn? Das, was inside ist. Also, im Körper! Nein, ich weiß nicht, wie ich dem sagen soll. Das geht auch von allein, was die im Seele Körper. Verloren geht durch die Seele? Seele. Oh, du hast nicht Angst um die Perlen, sondern nur um den Faden, an dem sie hängen. Nein, ich weiß es nicht. Das ist nur so ein Gefühl, dass das die Angst ist. Dass eine die Seele verloren geht. Eine gefühlte Angst. Ja, wir reden hier, damit wir mal geschliffen reden. Ja, nein, mir geistert immer im Kopf, wenn die Schamanen, oder? Die Schamanen, oder? Die Schamanen arbeiten ja und die holen die Seelenanteile zu. Die holen Seelenanteile? Ich denke, es gibt nur eine Seele. Nein. Wie kann die Anteile haben? Nein. Gibt es da so eine Aktiengesellschaft Seele? Nein. Wo dann die Schamanen eine Aktie von da holen und einen Anteil von hinten, nein, von vorne? Ja, ich frage dich, man redet immer, wiederholt irgendeinen Scheiß aus irgendeinem Buch und weiß gar nicht, was man redet. Die Schamanen, oder? Und dann holen sie Seelenanteile von da und dann ziehen sie die Energie von deinen ganzen sexuellen Aktivitäten, deines ganzen Lebens wieder zurück aus aller anderen Körperlichkeit, damit du da vollständig in deiner Energie sein kannst, in deiner Seelenkraft, in deiner Gestalt. Ich weiß, dass das Illusion ist. Trotzdem ist... Ja, was? Gestalttherapie? Nein. Was denn? Nein, ich weiß nicht, dass die, nein, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ich kann es nicht sagen. Das nennt man Constipation. Bitte? Verstopfung. Verstopfung. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Sie ist alles weg. Da helfen manche Mittel. Ganz verstopft im Hier und Jetzt. So ein schönes Buch. Erst haben meine Socken Löcher und dann stopfe ich sie. So, wo waren wir beim Seelenanteilen? Es ist alles weg. Ich bin immer echt, das freut mich immer, solche... Naja. Was? Wie wären wir denn dabei? Du warst dabei, oder was? Ja. Und was hast du jetzt mit deiner Angst? Ja, ich merke, dass die sehr real werden kann, wenn du es gar nicht erwartest. Nein. Ja. Und dann? Anscheinend geht sie dann auch wieder weg, aber im Hintergrund, glaube ich, ist sie permanent vorhanden. Ständig auf der Lauer. Ja. Und wartet nur, dass Prakash ein bisschen schwach wird und schon schlägt sie zu. Tja, dann musst du jetzt, du musst unbedingt Vipassana machen. Hab ich schon. Damit du die Angst im Schach hältst. Also, dass sich auf den Atem konzentrieren hilft schon, um das ein bisschen im Schach zu halten. Wie beim Schwangerschaftsgebären. Könnte man so... Hechelst du dich raus, oder was? In Schach halten. Das hört sich auch gut an. Ich halte meine Angst im Schach. Ich drücke sie zurück in den Schacht, wo sie hingehören. Ja, oder so weit, dass es erträglich ist. Ja, ah. nicht mehr lebensbedrohlich wirkt. Und es gibt ja auch mein Trinken gehen oder so. Nee, ja. Hilft nicht mehr. Yes. Nicht mal hinten mehr. Meditieren? Auch nicht. So. Auch nicht? Nee. Wie machst du das dann? Wir sind jetzt ganz gespannt auf neue Techniken. Und ich kann neue Techniken. Ein paar Nächte lang habe ich dich gehört, aber dann hat das auch nicht mehr geholfen. Ja, man versucht alles. Ne, um den auch sogar das. Es ist unglaublich, ja. Man versucht alles, sogar Karl hören, nachts im Bett. Wenn man so desperat ist, ja, dann nimmt man noch Karl. Ich hatte schon lange nicht mehr das Bedürfnis, dich zu hören. Und dann war die Angst doch so stark. Die ganzen DVDs von Doris geschenkt bekommen. Und die hatte ich mir nie angeguckt und dachte, war auch überrascht, wie über diese ganzen, mit den Songs am Anfang da. Ich habe noch nie eins gesehen, war, guck mir nicht so an. Das wäre ja was. Schön. Ja, schöne Musik. Ja, über dem Bodensee schwimmen. Ja, irgendwie so Seen und Flüsse und Natur und so weiter. Ja. Ja, ein ganz anderes Bild von mir danach. Ne? Karl schwebt über dem Bodensee. Am Dreiländereck. Ja, und ansonsten Citalopram. Ne? Was? Citalopram und Homöopathie. Citrat, oh Gott, das hört sich gefährlich an. Stimmungsaufheller. Wie auch schon, wa? Ich weiß nicht, welches Kap der genommen hat. Ja, aber Stimmungsaufheller. Ja. Damals war es Kaptagon, glaube ich. Kaptagon? Das ist die Nuttendroge eigentlich. Ja, aber das war mehr ein Aufputscher. Ja, aber ein Aufheller. Ja, aber nicht aufputschend, Kaptagon ist kein Aufheller. Nee. Aufheller. Ja, aber Aufheller. Ja, aber auch trotzdem mit Power. Und du willst keine Power, du willst einfach nur helle. Ja, nicht so in der absoluten Dunkelheit von Fischen. Was hast du eigentlich gegen die Dunkelheit? Die Gnade ist hinter dir her und du verjagst sie mit. Es kann ja gut so sein, wie du sagst. Die Gedanken sind mir auch gekommen, aber es war einfach too much, ne? Och Gott. Ja, ich weiß. Im Nachhinein kann ich das jetzt auch alles so sehen. Achso. Erzählt sich. Die Dunkelheit möchte ihn verschlingen und er, nein! Jetzt nicht. Ich bin jetzt nicht so drauf. Die Dunkelheit ist, glaube ich, also war diesmal das Thema. In Marokko war es mehr die Auflösung. Ja, das war schon anders. Das behältst du, dann kannst du dann mit euch unterhalten. Sie hat ja Fragen über die Auflösung. Wenn du jetzt der Experte bist von Marokko und jetzt die Dunkelheit, dann kannst du jetzt zumindest sagen, damals war die Auflösung, das geht vorbei und jetzt ist es die Dunkelheit. Aber mal gucken. Wieso versuchst du mir jetzt einen Experten unterzuschieben? Ich habe keine Ahnung von irgendwas. Du hast gesagt, du hast gerade die Auflösung gehabt. Oder da Angst vor gehabt. Es schien so kurz davor zu sein, da wehrte sich das ja. Wie ein Teufel. Wie ein wild gewordener Hengst. Ja. Da war ich sogar der Teufel. So weiter ist er gegangen. Karl ist der Teufel. Da war ich stolz. Weil ich das Ganze auf dich projiziert habe. Das war schon klar. Im Nachhinein ist mir das alles klarer geworden. In dem Moment schien es, dachte ich, diese Scheiße. Du lieber mach weiter. Und mit Schlafentzug hat es was zu tun. Ja, das ist immer dabei. Das macht schwach. Das ist für mich die Hölle. Ja, Schlafentzug. Ja, und jetzt? Jetzt scheint es ja nicht mal einigermaßen erträglich zu sein, sondern alles gut. Im Moment. Im Moment. Okay. Ja, klar. Wo sonst? So. Dann. Wo sonst? Ja, der nächste Moment habe ich eine Ahnung, was der bringt. Tja. Du hast es nicht, ich hab's nicht. Was? Nicht mehr alle. Naja, na gut. Wenn wir wieder Probleme haben, reden wir drüber. Im Moment habe ich ja gar keine. Ja, doch. Ich habe ja gerade gesagt, wenn wir wieder Probleme haben. Ach so, ja. Jetzt hört er noch nicht mal zu. Also, aber also ich kann warten. Ich weiß. Dann kommt. Kriege ich gerade 1000 E-Mails aus aller Welt. Geht vielen so. Das hat mich sehr beruhigt. Das war aber auch Anfang April, Ende März, da habe ich jeden Tag 10 E-Mails von irgend weltweit, dass sie im tiefen Loch das sei irgendwas und das ist nicht mehr auszuhalten und irgendwas. Ich dachte, was ist denn hier wieder im kosmischen Einerlei? Leipziger oder so. Es ist manchmal echt verrückt. Wochenlang nichts. Und auf einmal melden sich alle, aber nur wenn sie im Loch sind. Nicht, wenn sie irgendwie gut drauf und durch die Gegend. Also so eine Ansichtskarte vom Glück oder so. Nein, immer nur Ansichtskarte. Die schicken nur Ansichtskarten aus der Hölle. Jetzt schleimt sie sich schon wieder ein. Ist eine Schleimerin. Es ist so, Herr Lehrer, ich weiß was. Aber ich nicht. Sie ist wieder Lehrling, der Meister. Ich habe unten im Keller brennt Licht. Ja, mach auch, habe ich schon. Wenn ich dir Fotos aus Bombay schicke, dann sagst du, lass mich in Ruhe damit. Du warst doch. Er schickt mir mit Gasmasken und so und solche Videos mit Gasmasken und solche Scheiß schickt er. Da kannst du ja nicht mehr. Habe ich dir das auch gesagt? Da macht er Rundbrief, er weiß gar nicht, wem er was schickt. Ich dachte, was ist denn jetzt? Es ist hier in Thailand, die Welt geht unter. Keine Luft mehr. Das ist so ein komisches Programm, was da auf dem Computer ist. Da kannst du dir eine Maske überstülpen. Das Feuer aus dem Kopf kommt oder eine Gasmaske. Und, ja. Ja, da kriegt man Angst, wa? Wenn man solche E-Mails kriegt, da. Die mag ich aber nicht so nennen. Ja, aber davon rede ich auch. Ja, na gut, die hab ich gar nicht. Demnächst mache ich gar nicht mehr auf. Was die Dinge, die haben nichts zu tun den ganzen Tag. Nur am Computer und solche Programme da und Software, neue Dinger da und dann schicken sie Horror-Videos. Direkt aus der Hölle, ich habe keine Luft mehr, der Napalm brennt. Wenn man da bleibt, muss man schon Humor haben, wenn man so. Naja, könnt ihr auch mal ernst nehmen. Ne? Na gut. Ja, mit sowas muss man sich rumschlagen. Man hat es nicht. Sondern man hat es nicht leichter, leicht hat man's. Ja, Hamburg. Dir geht's wieder gut? Nee, aber besser. Ah. Ich habe mich massieren lassen von. Lalit. Ja, der löst dann die Knoten. Also dann tut dir das mehr weh als das, was dir sonst weh tut. Ja, ja. So eine Thai-Massage ist auch so, dann tut dir meistens Alles andere weh, aber das wurde, das ist dann weg. Gisela, du auch? Nee, keine Massage. Keine Massage. Da kriege ich lauter blaue Flecken. Das ist das Beste. Einmal nur behandeln. Ja. Doppelte. Stuttgart hält jetzt die Hand unter dem Pullover. Damit du siehst. Ich sehe das trotzdem. Kannst du mir ruhig zeigen. Aber unter. Guck, sie macht es öffentlich. Ja, ja. Ich muss ja auch nicht vor. Ja. Habe ich aber nichts von gesagt. Das ist die neueste Technik, ich weiß nicht, woher die kommt. Man hält irgendwas. Ja. Du machst das auch? Hilft. Du hast schon Schüler gemacht, ja? Ja, sie hat mich schon trainiert. Du bist die Einzige, die Erfolg hier hat. Dir folgen sie wenigstens. Bei mir macht keiner, was ich ihnen sage. Weißt du, kriegt man schon wieder den Vorwurf. Wirst du mir mal was sagen, dann könnte ich auch was machen. Ich sag ständig, sei, was du nicht sein kannst. Ja. Und sag nicht, ich sag nichts. Du Lügner, du. Oh, es ist. Kann man gleich rechts und links ein hinter die Backe. Von vorne und von hinten und von hinten. Was? Ja, dies und das und. Solche Sachen machen. Ich will dich doch nicht zum Verrenken blenden. Ich auch nicht mehr. Verrecken, zum Verrecken nicht, ja? Nein, nein, nein. Also wenn einer körperlich, da, wir haben viele Experten hier. Das ist meistens in solchen Gruppen so. Ja. Für jedes Gebrechen. Oder nicht? Sammelt sich immer so um so ein. Die Meister sammeln sich um sich selbst. Ja, gut. Noch was aus Kevin träumt. Gut. Ja, so jetzt irgendwelche über das ist ja schon nichts passiert, ne? Nee. Ist ja ganz klar. Alles klar, ne? Ja gut. Berlin, jetzt aber mal. Du hast versprochen, dass da was kommt. Nichts versprochen. Nichts versprochen. Keine Versprechung. Keine Versprechung. Vielleicht eine Frage. Ja. Sagtest du vorhin, dass das alles so nacheinander kommt, wenn du mal von dem Konzept ausgehst, dass die Zeit auch nur eine Illusion ist. Warum ist das dann, wird so das nicht gleichzeitig? Es ist immer alles gleichzeitig da, bloß deine Aufmerksamkeit richtet sich, wechselt immer zwischen den Ebenen. Das kannst du sagen. Also da aber gibt es. Muss nicht in der Linear ja sowieso nicht. Nein, nein, es springt. Den ganzen Tag bist du 90% im Unpersönlichen, nur vielleicht 10% im Persönlichen. Oder dazwischen, wo da, manchmal bist du gar nicht da, weder persönlich noch. Es wechselt bei jedem den ganzen Tag, bloß die Geschichte läuft meistens nur im ersten, in der ersten Dimension, im Körper, Persönlichen. Da gibt es eine Geschichte. Und dann kann man über zeitlich, kann man, damit man überreden kann, dass da irgendwas, dann spricht man halt in zeitlichen Abständen. Und meistens die Erinnerung ist nur in der Zeit. Scheinbaren Zeit von persönlicher Geschichte da. Und dann kann man da eben nur darüber reden, weil das andere ist, darum rede ich mit meisten, die da irgendwo woanders sind, mit denen, da hast du nichts zu tun. Da kommst du gar nicht ran. Die sind gar nicht mehr greifbar. Du kannst nur in dieser Ebene überhaupt, und man kann nur hier sagen, du musst hier sein können, was du bist, weil da wirst du es nicht werden. Wenn du es hier nicht sein kannst, ist es nicht wert, das zu sein. Wenn du nur da sein kannst, was du bist, dann ist es nicht wert zu sein, was du bist. Wenn du das, was du bist, nicht hier und jetzt sein kannst, in dieser persönlichen, blöden Geschichte von Geboren und Tod, Blödsinns, Scheiß, dann wirst du es nicht irgendwo anders werden. Ich sage nur das. Und hier entscheidet sich, ob eben du eben sein kannst, was du bist und nicht in irgendeinem Erfahrung von Licht oder Abwesenheit oder Zeugebewusstsein oder irgendetwas. Hier spielt die Musik. Immer wieder. Das wartet immer wieder auf dich. Diese, so, was auch immer das bedeutet. Täuschung von Zeit oder Täuschung von Getrenntheit. Alles das, was eigentlich nicht real ist und doch du erfahren musst als das. Du kannst dir nicht entkommen, weil das ist ein Aspekt von deiner Verwirklichung. Der wird immer wieder da sein. Die anderen sind auch da, da ist alles kein Problem. Bloß das wirst du nicht vermeiden können. Also sei, was du bist und fertig. Ja, aber alle kommen zu mir, die wollen, beschweren sich, dass es hier nicht erträglich ist. Die wollen irgendwas erfahren. Die wollen irgendwo weg. Die meditieren, um wegzugehen. Die wollen ja sich verinnerlichen, damit sie hier rauskommen. Die machen die Augen zu und damit bloß das hier irgendwann weg ist. Die wollen das ja beherrschen hier, indem sie da nicht mehr, hier nicht mehr sein müssen. Also alle Techniken, die ihnen angeboten würden durch Meister, die sind ja, die, dass du dich etablierst in einem Zeugegewahrsein oder in einem geistlichen, raumgleichen Geist oder irgendwo, wo kein Leid ist. Keine Leiterfahrung. Das ist ja die meist Lehrer, die dir irgendwas beibringen wollen. Wie du das Leid beherrschst, indem du nicht mehr im Leid bist, sondern dich davon gelöst hast, in irgendeine andere Dimension gegangen bist. Und ich sage ihnen, du musst hier und jetzt sein können, was du bist. Und da kein Leid zu fangen, das ist wunderbar, aber du, das wartet auf dich. Mehr nicht. Und im Daoismus ist das eine Prämisse. Du kannst halt in das Samadhi von Licht für Tausende von Leben gehen. Du, aber irgendwann bist du wieder hier und der nächste Schluck Kaffee wartet auf dich. Weil da ist nichts vergangen, keine Zeit. Also die nächste Erfahrung wartet auf dich. Und das nächste und das nächste. Und kein Entkommen. Das sitze ich hier und weise darauf hin. Ich habe da keine Chance, dass ich dem was beibringe. Ich weise nur darauf hin, du wirst hier genauso wieder sitzen, wie du hier jetzt sitzt. Ob du das jetzt willst oder nicht. Prost, ne? Also diese Flucht ist ja eigentlich nur das Leid, dass man was vermeiden will, indem man das Vermeiden vermeidet oder das Leid vermeidet. Deshalb ist es immer alles schlecht hier. In jedem Moment, wenn sie wach wären, sind sie schon in der Hölle. Weil sie nicht in der Hölle sein wollen. Ist verrückt. Ja, aber schlecht ist es auch nicht. Ist es einfach so, wie es ist? Ja, solange man das Kamel nicht groß genug ist, was einem auf die Füße tritt, ist alles nicht so schlecht. Und dann kommt der Prakash und die Dunkelheit wird so stark und die Kamele trampeln über ihn, er fühlt sich wie erschlagen und schon ist es die Akzeptanz weg. Die Toleranzgrenze ist überschritten und sofort ist jedes Verstehen, dass hier jetzt nicht so schlecht ist, auch weg. Da gibt's, man kann es zeitweise mit Verstehen und nicht so schlecht und Akzeptanz und Toleranz wunderbar. Aber dann gibt es doch wieder einen Moment, wo die Kraft nicht stark genug ist. Und es wird überschritten und dann ist wieder die reine Hölle. Also Verstehen ist temporäre Pflaster. Die helfen Gott sei Dank auch nicht. Es gibt keinen, der dem entkommen kann, weil das ist immer wechselt. Und manchmal ist es halt durch Toleranz, durch Akzeptanz nicht so schlecht. Es ist okay. Aber dieses Okay ist fragil. Sehr fragil. Ja. Es ist vielleicht sogar antifragil. Anti was? Antifragil. Mhm. Nee, das, was du bist, braucht kein Verstehen und ist eh, was es ist. Und das, was verstehen muss und fragil oder antifragil ist, ist in sich schon eine Illusion. Mhm. Was? Kennst du das Buch nicht? Welches? Antifragil. Ich kenne keine Bücher. Kennst du kein Buch? Ich schreibe auch keine. Antifragil, aber von wem ist denn das? Taleb heißt der. Taleb? Nee. Aber ich lese schon seit 15 Jahren nichts mehr. Bin zu faul. Nur noch Gala im Flieger. Nee, eigentlich, wenn du danach gehst, bist du deine Natur ist das Solideste, was es sein kann. Da gibt es weder fragil noch nicht fragil. Das ist jenseits jedes Konzepts von fest oder flüssig oder irgendwas. Das ist was anderes. Auch so definiert, die Natur ist auch antifragil. Antifragil heißt einfach, dass du, das ist ein posttraumatisches Wachstum. Also wenn du irgendeine absolut negative Erfahrung hast, das führt dazu, gut, muss natürlich zu nichts führen, aber das bringt dann mit sich, dass es danach eine größere Auswahl an Möglichkeiten gibt. Für wen? Für wen auch immer. Ja, ich frage mich nur, für wen? Und wer das braucht dann? Ja, in der Natur zum Beispiel. Wer braucht eine größere Auswahl? Tja. Und wer hat was davon? Ja, es ist so wie Groschenroman. Wenn du sagst, fragil ist das ein Wort, und so hat er das Wort antifragil geschaffen. Ja, aber warum macht er dann daraus, wenn antifragil ist, dass dann mehrere Möglichkeiten kommen? Und daraus dann aus antifragil wieder ein Vorteil wächst? Scheinbar. Es ist nicht unbedingt ein Vorteil. Es hörte sich aber sehr verdächtig an. Ja, oder nicht? Also alles, was Konsequenzen hat, ist scheinbar Vor- oder Nachteil oder hat irgendetwas dann als Veränderung. Ja, aber fragil hat ja auch Konsequenzen. Hat keine Konsequenzen. Ist einfach so, es ist alles fragil, alles flüchtig, nichts hält, was es verspricht. Das kannst du als Erfahrung vollkommen sehen. Auch das Antifragil ist fragil, weil es scheinbar ist und nur bedingt ist in deiner Anwesenheit, das Konzept überhaupt da ist. Und wenn du abwesend bist, interessiert es wirklich wieder keinen. Also ist alles flüchtig, weil der Erste, der überhaupt ein Konzept haben kann, ist schon ein Konzept. Das ist sowieso. Also von daher. Aber innerhalb des Konzeptes ist es halt eine Linie. Eine Linie? Es ist ja alles innerhalb des Konzepts und es ist ja, hat alles irgendwann angefangen und baut sich in einer gewissen Weise auf oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Wer da baut. Ja, aber ich frage mich, die Essenz des Buches, wie ich dich verstanden habe, ist, dass eben das Konzept dann zu etwas führt, was etwas eine Konsequenz hat, die dann scheinbar mehr Möglichkeiten und eine größere Vielfalt von Sein ermöglicht. Nee, es ist einfach mehr eine Erklärung, ein Konzept des Seins. Ja, aber für mich ist einfach eine das... Eine Welt zu verstehen, die nicht zu verstehen ist. Die auch keiner verstehen muss. Aber wir sind ja da zu reden. Ja, ich meine, wir reden ja darüber, dass es einfach nur eine Unterhaltungsshow ist und nicht, dass es wirklich um nichts geht. Genau. Wenn überhaupt. Wir tun so, als wenn es um was geht, aber das ist alles, was wir tun. Sonst wäre es uns ja auch langweilig, wenn man nur da weiß ich gar nicht. Ich glaube, als das, was du bist, kannst du dich gar nicht langweilen. Ach, dann wird es schon manchmal. Ja, aber das ist ja nur das Phantom-Ding, was da morgens wach wird. Das langweilt sich von vornherein. Das Bewusstsein langweilt sich ständig. Der Geist, der ständig gierig nach Neuigkeiten ist und immer was Neues und neue Konzepte baut. Das ist wie bei Goethe hier dieser Geist, der Zauberlehrling, der ständig dann rummacht und Wasser trägt. Und also Wasserwissen, das ist ein Synonym und dann schafft ständig an die Nutte. Der Geist Nutte schafft ständig irgendwelche neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse oder was gar keiner wissen will. Wo du hast einmal nur gefragt, so ungefähr, ich bin was? Und dann kommt Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Überflüssiges Wasser. Vom Geist produziert. Weil du hast ihn einmal gerufen, aus deiner Absolutheit von Sein, diesen Wunsch nach dir selbst, des Wissens, und schon schafft der Geist an. Er ist ein Genie, also einer, der, du hast einen Wunsch und er erfüllt dir deinen Wunsch und du bist selbst schuld. Und jetzt versuchst du ihn wieder abzuschalten, weil du hast langsam die Schnauze voll von dem ganzen Scheiß, aber schaffst es nicht. Damit rede ich mit. Das hier sind alles die Meister, die den Geist gerufen haben und jetzt haben sie die Schnauze voll, dass immer was Neues kommt. Weil ich habe ja immer nur mit Leuten zu tun, die eigentlich die Schnauze voll haben. Die waren bei allen Meistern in Indien, die waren sonst wo, bei Osho, die haben alle Techniken versucht von Dingen, damit sie irgendwann mal da rauskommen, aber schaffen es nicht. Und jetzt fragen sie mich, vielleicht kannst du uns weiterhelfen. Aber ich sage, ich auch nicht. Na, er kann da nicht mehr schlafen. Was? Er kann da nicht mehr schlafen, wenn die CDs hört. Na, er kann nicht schlafen und hört dann die CDs. Eben, ja. Und dann hilft es manchmal, weil ich bin sehr einschläfrig. Man nennt mich auch Karl die Schlaftablette. Also nachts beim, wenn die Leute nicht schlafen können, hören sie mich und dann geht es ihnen schon gut, weil so schlecht kann es ihnen gar nicht gehen. Was ist denn bei dir Betrachtungsweise der Sinn unseres Daseins? Ich habe keine Ahnung. Aber sollte man drüber nachdenken? Come on, muss man aber nicht. Muss man nicht, nee, aber. Wer das will, kann das machen. Also ich habe da. Das ist doch interessant, wie man nachzudenken. Ja, manchmal mache ich das auch, aber. Dann lass uns doch mal machen. Ja, mach doch mal. Wenn, ich weiß es eben nicht. Ich frage. Ja, ich auch nicht. Seid doch schon zu zweit. Zwei, die nichts wissen, sind, können schon einen Club aufmachen. Nein, doch schon braucht man drei. Zum Skat spielen, aber nicht beim Bauernskat. Genau, um einen Verein zu gründen, braucht man drei. Nein. Mhm. Ich zähle schon für zwei. Wir sind alle beide mindestens zwei. Mindestens. Von daher haben wir schon eine gute Chance, einen Gesangverein aufzumachen. Das würde ich nicht. Das kannst du gut. Das sollten viele nur zuhören. Nicht selber singen. Nein, also wenn man mich fragt, was das hier für einen Sinn macht, kann ich das nicht sagen. Ich kann nur sagen, das Sein, was sich hier und jetzt verwirklicht, braucht keinen Sinn. Es verwirklicht sich einfach. Und es hat keine Besonderheit in irgendeinem Moment, wo es sich besonders verwirklicht. Also die Wirklichkeit, die das Sein ist, verwirklicht sich hier und jetzt und das als Nächstes und Übernächstes und das Nächste. Und es braucht keinen Sinn dafür. Es ist absoluter Sinn, dass es eben dass die Wirklichkeit ist, die sich verwirklicht. Und mehr Sinn braucht man nicht. Und das zu sein, ist halt das, was du bist. Weil es gibt nichts außer der Wirklichkeit und die bist du. Gut, aber sie verwirklichen ist ja schon ein Sinn. Es ist kein Sinn, es ist einfach, auch Unsinn ist dann Sinn. Man verwirklicht sich im Sinnvollen und Sinnlosen. Aber nicht, weil man es muss, sondern eine Notwendigkeit hat. Aus lauter Sport und Spiel und Doll und Juxerei. Diese Divine Comedy, diese göttliche Komödie ist nicht dafür da, dass man da was kriegt davon. Man muss nicht bezahlt werden hinterher. Also ein Sinn in Frage, dass man einen Sinn findet und dann den dann ein Buch drüber schreibt oder so. Aber hat man nicht einen inneren Drang, was zu entwickeln und irgendwo hin zu entwickeln? Das ist doch typisch menschlich, dass wir was wollen. Das ist ja das Schlimme. Guck, was dabei rauskommt. Klimakatastrophe, Überschwemmung, überall. Alle, die Häuser bauen nah am Fluss und wundern sich jetzt, dass sie viel Wasser haben. Schöne Gärten und alle weg jetzt. Es gibt beides, aber leider auch, man kann nicht nur die eine Seite haben. Klar, das ist ja die Dualität. Also wenn man Sinn hat, hat man auch Unsinn. Eben, das muss ich ja gar nicht verstehen. Ja, genauso für Licht, genau für Dunkelheit. Da muss man mit leben können. Wenn man das nicht kann, sollte man gleich zu Hause bleiben. Kann man ja. Ja, darum sage ich ja, du kannst ja nicht zu Hause bleiben. Du bist ja neugierig, willst wissen, wie es ist da draußen. Gott, wie kann er da verweilen, wo er nicht ist? Er wacht immer wieder auf und wenn er da ist, will er auch wissen, wer er ist. Da hat er keine Chance. Das Sein als Bewusstsein versucht sich immer zu kennen. Es will sich immer wissen. Also das Sein als Liebhaber und Lieben und Geliebtes will immer das Geliebte kennen, sich selbst. Da gibt da kein Entkommen. Also die Selbsterkundung wird nicht aufhören. Aber ist das nicht so vielleicht ein Teil des Sinns? Das ist überhaupt, dann ist das der Sinn der Erfahrung, die du gerade jetzt machst. Nämlich das ist ein Aspekt deiner Natur. Du erkundest dich unendlich in dir selbst. Aber es ist unmöglich, dich zu finden. Weil es dann zwei geben würde, wenn du dich finden könntest. Wenn Sein finden könnte, dann gäbe es zwei Sein und das ist die Hölle. Die zweite Existenz, wo wäre die? wo Existenz Existenz findest, gäbe es zwei. Allein die Idee, dass eine zweite Existenz da wäre, ein zweites Leben, ist ja die Hölle. Das ist eigentlich das Leidvollste, dass du etwas bist, was kennbar wäre, das von dir oder einem anderen kennbar wäre und damit kontrollierbar. Das ist ja Wahnsinn. Ja, aber die Illusion geben wir uns ja in dem Moment, wo wir... Aber ich rede mit ihm, das kann man nicht abschaffen, aber sei, was du bist, weil das braucht nicht. Und das, was du denkst, hier zu sein, das muss immer. Dazwischen gibt es keine Brücke. Also du erfährst dich ständig in der Getrenntheit und dieser Hölle von Wunsch nach dir selbst. Du kannst dich nicht anders erfahren, aber du musst trotzdem sein können, was du bist. Nicht, dass damit das aufhört. Es wird nie aufhören. Also sei, was du bist, trotz der Erkundung, trotz der Suche. Nicht damit, wenn du darauf wartest, dass das jemals aufhört, wartest du für immer. Hölle heißt Getrenntheit, wo es zwei gibt. Das ist diabolisch, Zweiheit. Und wenn du sagst, du kannst dich finden und du hast die Idee, dass du dich finden kannst, dann gibt es zwei von dir. Das ist Hölle. Gut, aber Hölle ist ja negativ. Hölle ist Sehnsucht. Ja, wenn du dich finden könntest, wäre ich doch wieder die Hölle, dann hast du nämlich Angst, dich wieder zu verlieren. Das ist doch Wahnsinn. Vielleicht freue ich mich, wenn ich wieder verliere. Weil wenn du meinst, wenn du dich mal kennengelernt hast, wirst du dich gern wieder verlieren. Ja? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, wenn du dich einmal hast, dann hältst du dich so fest, ich sag's dir, dich kriegt man gar nicht wieder los. Ja, das ist ja genau das, was wir machen im Leben. Das Ego hält ja das fest, was es zwangsweise meint zu sein. Oder zu haben. Ja, und das ist ja eigentlich die Hölle, die wir uns hier schaffen. Haben ist Hölle, ich weiß, das weiß ja jeder. Haben ist Hölle, ist ehrig. Bist du ehrig oder fromm? Sein oder haben? Ist immer die Frage, bist du ehrig oder fromm? Wenn du fromm bist, hast du nichts. Gehört dir nichts. Und nichts ist dir hörig. Ja, oder alles gleichzeitig. Alles? Wie, was denn alles? Was hört denn auf dich? Was hört auf dich? Was hört auf dich? Noch niemals du hörst auf dich. Also ich schweige dann alles. So höre ich. Ja, dafür hat man Männer, ne? Wenn ich schon nicht selber auf mich höre, habe ich zumindest einen, der auf mich hört. Obwohl er nur so tut vielleicht, aber... Ist besser, wenn man so tut, als wenn man drauf hört. Das nennt man, da funktioniert die Ehe. Oder die Beziehung. Naja. Also wir sitzen eigentlich hier, damit wir eben aus dem Haben, also das Haben als erst als Irrtum erkennen und dann möglicherweise dass es sich auflöst und dann du verbleibst als das, was weder hat noch nicht hat. Also gar nicht weiß, was es ist oder nicht ist. Weil das könnte man sagen, ist der Sinn jeder Übung, jeder Suche, nämlich das zu verlieren, was sucht. Aber nicht empfinden, weil empfinden kommt ja schon wieder die nächste Angst. Wenn ich gefunden habe, will ich auch das Gefundene dann bewahren und halten und habe dann wieder Angst zu verlieren. Also die Medizin ist eigentlich, sich absolut nicht zu finden und im absolut Nicht-Finden auch den, der sucht, sich verliert. Und es ist eh ein Witz, dass hier und jetzt das Selbst sitzt, nach dem sucht, was das Selbst ist. Wo der Sucher schon das ist, nach dem, was er sucht. Es ist Wahnsinn. Sage ich ständig und alle sind platt. Das ist ein Mysterium, das hat noch keiner durchschaut. Und alle großen Meister haben darauf hingewiesen oder was auch immer, wie Sagada, es kann keiner erklären, es hat noch keiner den Grund gefunden, dass das Selbst, das Absolute, nach dem Absoluten sucht. Wie kann das stattfinden? Und guck, es passiert überall. Es ist ein Wunder, ein totales Mysterium. Das absolute Wissen, das du bist, sucht nach Wissen. Du suchst. Und ich sitze nur hier und weise dich darauf hin, du hast dich doch nirgends verloren, Mensch. Oder Mensch als Mensch schon, aber nicht als Verlust gegangen. Also jeder sucht die Sattheit im was? Im Leeren. Die Leere würde ich nicht satt machen. Die Fülle aber auch nicht. Dich macht nichts satt, weil du schon satt bist. Mehr Sattheit geht gar nicht. Sind wir jetzt satuiert? Prakash. Nee, ich glaube, einfach die Konditionierung ist so stark. Auf diese Geschichte gerichtet, wer zu sein. Und das andere ist ja nicht das eigentliche Sein, ist nie, du sagst ja selber, da gibt es keine Brücke. Also die Liebe ist noch zu stark, praktisch. Deine Liebe zu dir selbst ist noch zu stark. Sagt man so. Der Liebeskleister hält dich noch gefangen. Der Krug ist noch nicht gebrochen. Nee, offensichtlich nicht, sonst... Ja, aber das ist halt dieses Beispiel. Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht, und wenn er bricht, ist er fertig. Ja. Aber bis dahin muss er Wasser tragen. Also wer zerbricht den Krug? Meinst du, der Krug kann sich selbst zerbrechen? Nein. Also nein. Zufälligerweise fällt er einfach mal runter und ist kaputt. Ja, es aber nicht, weil es einer will oder einer braucht. Also trotz der, also der Krug kann nie entscheiden, wann er bricht oder ob er überhaupt bricht. Und das, was er auch nicht braucht, dass der Krug bricht, hat auch gar kein Interesse am Brechen des Kruges. Ob jetzt Prakash bricht oder nicht bricht, interessiert gar keinen. Und trotzdem wartet Prakash auf. Das interessiert nur den dosierten Prakash. Ja, also der Krug ist daran interessiert zu brechen, aber alles, was der Krug tut, ist Wasser tragen. Das nennt man Wasserträger. Es nützt es einfach nur, sein Sinn ist Wasser zu tragen. Das ist alles. Genau wie Prakash ein Name von einem Cluster von energetischen Zipfeln ist, die dann einen Körper bilden, die dann ein Kamerasubjekt ist vom Sein, wo es aus einer Prakash-Perspektive schaut auf das, was es ist. Ja, mehr doch nicht. Ich höre dir lange genug zu um das zu sehen. Und ja, wie gesagt, ja, stimmt. Und irgendwann ist die Kamera kaputt und dann kommt eine neue Kamera. Ja, aber das, was überall schaut, aus allen Blickwinkeln, aus jeder Ecke, aus jedem Zweig, das ist doch deshalb nicht weniger, wenn es der eine die Kamera und aus der Kamera wird wieder eine neue Kamera gebastelt, weil aus diesen energetischen Reaktionen des Körpers Prakash bilden sich dann aus lauter kleinen Würmchen wieder Glühwürmchen und leuchten durch die Gegend, damit andere Kameras wieder was sehen. Nichts geht verloren in diesem Ganzen. Alles hat genau seinen, erfüllt seinen Zweck und sein, was immer es, wozu es gebraucht wird. Also wo geht da was verloren und wo war das gewonnen? Ich habe aber nicht gesagt, dass irgendwas verloren ist. Ja, aber du hast genau die Angst, die du hast vor der Leere, von dieser Dunkelheit, da hast du doch Angst vor Verlust. Als wenn du dich in der Dunkelheit verlieren könntest. Ja, ich sag ja, ich glaube, es ist einfach diese Konditionierung. Es ist die Liebe an diesen Scheißkörper. Okay, ich nenne es so, du nennst es so. Liebe ist doch Konditionierung. Okay. Mutterliebe. Ja. Oder Liebe zu deinem kleinen Spielzeug hier. Ja. Manchmal denke ich, das wäre gar nicht mehr da und dann plötzlich... Es ist wunderbar. Mit aller Kraft. Ist es wieder präsent. Ja. Ja. Man hat sich so aneinander gewöhnt. Ja. Das Wassertragen, ich meine, ist mir schon klar geworden. Der Krug geht so lange zu Wasser, bis er zerbricht. Und so in meinem Tagesbewusstsein habe ich nicht mehr das Gefühl, dass dass ich ihn uns unbedingt durch meine Aktion zerbrechen will, aber es scheint unbewusst trotzdem stattzufinden. Das ist die Grundtendenz in jedem. Ja. Der Todeswunsch, die Todessehnsucht nach Vergehen. Die ist rein, die Konditionierung hat jeder in sich. Ja, die Suizid, die suizidale Tendenz. Ja, weil jedes Dasein, jede relative Existenz eigentlich, naja. Ja, vielleicht manchmal hat es den Anschein, als ob da nichts mehr wäre, wie heißt diese Frau da in Amerika, die TM-Tante, die mal leuchtet, meinte. Susan Siegel. Ja. Und das war so, ich dachte jetzt die letzten Jahre, ja, Angst kennst du eigentlich gar nicht mehr. Ne? Und jetzt, dann haut sie wieder rein. Und plötzlich war da nicht ein kleiner Tropfen. Nicht ein kleiner Samen, sondern der Samen wurde zu einem gewaltigen Urbaum von Angst. Ja. Ein Ozean von Angstbesessenheit. Ja, es ist doch, aber. Ja, der wird immer da sein, das ist nur mal ein Ding. Und es gibt wenige Meister, oder die ich respektiere, die genau darauf hinweisen. Der Ozean, the ocean of pain or fear will never go. Dieser Gata war einer wirklich von drei Leuten, die ich weiß, wo ich das gehört habe. Sonst ist überall dieses glückselige irgendwas, Gefummel da von trancehaften Stolpern im selbsttrunkenen irgendwas. Und dann gibt es nur wirklich bei ganz wenigen, sagen, dieser Ocean of Fear, dieser Ocean of Pain, of Schmerz, der wird immer, das ist dein universeller Schmerzkörper, dieser ganze relative Aspekt dieser Dimension von der getrennten Erfahrung ist ein Schmerzkörper. Ich habe jahrelang, habe ich nicht verstanden mehr, wenn du gesagt hast, das ist eine Scheiße. Ich fühle das aber nicht, so fühlt sich das nicht an. Ich weiß nicht, was er meint, aber jetzt weiß ich es wieder. Jetzt kommt es wieder. Ja. Also, ich habe ja auch nur gesagt, im Verhältnis zu deiner Natur, das, was Wissen ist, ist jedes relative Wissen, jede relative Erfahrung von Sein oder Nichtsein leer. Und normalerweise nennt man es leer oder es hat nichts zu bieten, weil es bringt ja nichts und es nimmt ja nichts. Oder ich nenne es halt nur mal Scheiße, weil das ist einfach ein Hinweis darauf, dass eben das Gold, nach dem du dich sehnst, du dich nicht in dieser relativen Erfahrung finden wirst. Ja, dieser Glaube an diese relative Erfahrung, die ist einfach. Deine Liebe zu ihr ist halt, wenn ich sage, du liebst sie noch, deine Tendenz der Liebe auf die relative Wohlempfinden ist noch. Voll raus. Ja, die Tendenz zum Vorteil, zum relativen Wohlempfinden, das nennt man doch Ich. Das ist die Tendenz zur Angenehmheit. Schlafen. Es muss immer angenehm sein. Diese Tendenz der Kontrolle, dass es immer angenehm ist. Schlafen zu können, dass es man bloß, dass er nicht gestört ist, ungestört sein, kein bloß nichts Belastbares spüren oder irgendwas, ständig sich um das Geliebte kümmern. Oder die Liebe nennt man, sie sorgt sich um das Angenehme. Und wenn es dann mal nicht mehr klappt, dann denkt man, man ist in der Hölle, wenn man dann sich also wo man nicht mehr die Fähigkeit hat, das zu tun, dann fühlt man sich eben mit, schaffe es nicht mehr, alt und gebrechlich. Und ich sitze hier und sage, es gibt genauso viel Angenehmes wie Unangenehmes. Und das ist nun mal dein, das ist das Reich und das muss nicht kommen, das ist dein Reich. Was reicht dir nicht? Weil du eben immer vergleichst und damit zur Leiche wirst. Weil Leichen vergleichen zwischen Leichenerfahrungen. Und Leiche will, die will immer lebendig werden und es schafft es nie. Vergleichen ist eine von meinen Stärken. Du bist nicht allein, Pascha. Das ist ja auch kein Problem. Du bist nicht allein, wenn du vergleichst heute Abend. Aber ich finde es. Es ist nun mal in der Welt von Verschiedenheit, das ist halt nicht umsonst Friedhof genannt, weil Verschiedene sind auf dem Friedhof. Da gehören sie auch hin. Und du wirst das Leben nicht finden in einer Erfahrung von Verschiedenheit. Die deutsche Sprache ist ganz deutlich verschiedene, wo findest du sie auf dem Friedhof? Also alles, was verschieden ist, sich verschiedene Informationen sind was? Tote, leere Erfahrungen. die dir das Glück, nach dem du dich sehnst, absolut nicht bringen können, aber auch nicht nehmen können. Ist doch wunderbar. Es ist doch eine reine Unterhaltung von Lehren, Tanz von Lehren in sensationellen, zirkushaften, akrobatischen, was auch immer. Und ob die jetzt Sinn oder nicht Sinn machen, ist vollkommen irrelevant. Das Einzige, was zählt, ist zu sein, was du bist. Und das braucht nichts. Da ist der Frieden, nach dem du dich immer sehnst, der du immer warst. Und nicht werden kannst durch irgendeine friedliche Scheißerfahrung von irgendwas. Darauf weise ich meine. Ich will ja nicht irgendwas kaputt machen hier oder irgendwas Ding. Nee, aber weil die Sehnsucht von jedem, der hier sitzt oder überhaupt mit dem ich treffe, ist Frieden. Aber der Frieden, der sucht ihn immer da, wo er bestimmt nicht ist, nämlich in relativen Erfahrungen. Egal, wo er sie sucht. In irgendwelchen sekundären was? Fäkalorären. Ich sage ja nicht, dass das ist schlecht oder gut. Es ist einfach nicht dafür da, dass du dein Glück irgendwo findest. Aber wenn du eben die Erwartung hast, dass irgendeine Beziehung, irgendwas, Erfahrung von Erleuchtung dir das bringt, was du bist, dann bist du halt immer auf der Yacht. Und damit auf der Flucht. Richard Kimball sucht den einarmigen Banditen. Tim Burley. Richard. Du wirst immer reich werden. Richard. Und mit Herz. Reich mit Herz. Rich Hart. Wie oft soll ich denn das noch wiederholen? Ich glaube, bis ich abkratze. Seit 18 Jahren wiederhole ich den Scheiß. Keiner. Und alle glauben mir, aber es ändert sich gar nichts. Wo ist denn da der Sinn? Gott sei Dank versteht keiner was. Ja, Schweiz. Wo ist jetzt deine Auflösung? Im Moment ist keine Angst. Im Moment ist keine Angst. Das ist der, wenn überhaupt, diese sogenannten Veranstaltungen sind dafür da, dass du, weil du allein der reinste Angsthase bist und das nicht zulassen kannst, nämlich das, was auch immer, was verstehen, was eh da ist, das ist ja nichts Neues. Und dann in dieser sogenannten Dings, dass auf einmal da die Freiheit von Angst ist. Angstlosigkeit. Und auf einmal ist es ganz einfach. Scheinbar. Und dann gehst du wieder raus, dem Ding, und auf einmal ist er wieder da, der Kleine. Also was soll ich tun? Ich kann nicht überall sein und ich werde es auch nicht versuchen. Doch herrlich. Versuche strafbar. Die Sache wäre, wenn ich hier sitzen würde und versuche, würde ich sagen, ich möchte euch helfen oder ihr helfen. Oder. Dann hätte ich echt ein Problem. Ich auch. Dann hätten auch andere noch ein Problem. Ist dir noch zu helfen? Das wäre so Disciples basteln. Ich Transmission, du Empfänger. Ich übermittle, du empfängst. Hm? Schön einfach. Was? Schön einfach. Ja, aber das ist normal. Das ist, ich bin im Gottesbewusstsein und du bist im Schweinestall der Untertasse. Und ich übermittle dir jetzt das Gottesbewusstsein und du, wenn du das nicht empfangen kannst, dann ist es deine eigene Schuld. Ich tue mein Bestes und ich übermittle dir den reinsten Nektar des Wissens und transformiere die Energie der... Und du, nichtsdutziger Schüler, hast noch niemals auf Empfang gestellt, geschweige den Kanal geputzt. Kanalputzer. Ja, solche gibt es auch. Und die haben echt Zulauf. Mehr als man sich vorstellen kann. Boah. Schornsteinfeger des Seins. Kanäle putzen. Ja, damit die Erleuchtung, die Kundalini auch Platz hat. damit die Schlange sich durch das Rückgrat mal ein bisschen arbeiten kann. Da drückt er alles für aus. Ja, immer nichts von Berlin. Ja. Alle, noch eine Ramana-Zitat. Ne? Na gut. Ja, wisst ihr, das, 2 Wochen soll das so hier gehen. Ich versuche mein Bestes, sie zu animieren, aber guck dir die Leichen an. Manchmal beschimpfe ich sie sogar. Ihr Nichtsnutzer, Hängenbleiber, ihr seid das Letzte. Hilft nichts. Hilft alles nichts. Ihr seid das Allerletzte. Hilft auch nichts. Letzter als euch geht gar nicht. Das sind eigentlich Komplimente, aber die hören nicht drauf. Ihr ewigen Überbleiber, Überbleibsel. Wenn alles weg ist, seid ihr das Letzte. Und dann noch das Allerletzte. Da bleibt euch nichts übrig. Die Letzten werden die Ersten sein. Sie heißt nicht umsonst Christa. Sie ist bibelfest. Ich glaube, einer ihrer Männer war ein Pastor. Der hat auch nicht gepasst, ne? Der passte durchs Tor. Der Pastor. Kastrop Brauxel. Er strahlte für immer. Ja. Ja, 25 Jahre Tschernobyl und immer nichts passiert, ne? 25 Jahre jetzt? 26. 27? 27. 27 Jahre. Ja, wir haben fast einen Saturnzyklus hinter uns mit Tschernobyl. Jetzt muss auch langsam mal geerntet werden. Die Pilze, die wir damals vernascht haben. Die wir jetzt noch in den Dosen kriegen. Ja, jeder will erleuchtet werden, man muss ran an die Radioaktivität. Die Theosophische Gesellschaft hatte vor 30 Jahren mal ein Rundschreiben, da sollten sich alle Mitglieder in der Nähe von Reaktoren niederlassen, Nuklearreaktoren, weil da die radioaktive Kraft am größten ist und die Möglichkeit zum inneren Wachstum am größten. Das ist eine Aussage, oder? Musste man bei Grohnen rum, nur noch theosophische Gesellschaft. Kraftwerk, ja, das heißt ja auch Kraftwerk. Aber man muss sich mal vorstellen, wie das Blüten schlägt. Ne? Der Wunsch nach Erleuchtung, der Wunsch nach Wachstum und hier rauszukommen, was man dafür eingeht. Der Körper ist vollkommen wurscht, der ist egal, Hauptsache erleuchtet. Oder Indien gehen die ganzen Bakterien und sich auf den kalten Steinen meditieren und so. Alles macht man. Fast von Rikschas erschlagen und so. Da muss doch ein Leidensdruck sein, der ist doch, den kann man doch gar nicht mehr messen, ne? Dass man sowas eingeht. Oder der Messmer die Zehen sich abfriert auf dem Himalaya irgendwo. Nur weil er einen Gipfel erreichen will. Diese Sehnsucht nach Todpunkt. Marathonläufer, Ironman, 300 Kilometer Fahrrad fahren und dann noch 100 Kilometer laufen und 20 Kilometer schwimmen, nur um Todpunkt zu erleben. Einmal nicht da sein. Hm? Das sind alles Erfahrungen. Nein, alles Erfahrung ist gut. Nicht schlecht. Ich möchte keinen Marathon laufen. Nein, du musst ja auch nicht. Ja, darum ja. Ich bin froh, dass ich den Todpunkt nicht brauche. Aber die wollen wirklich diese Erfahrung. Die wollen den Todpunkt, ja. Wie jeder. Sonst zum Beispiel nach 15 Kilometern hat jeder Marathon, nach 15 gibt es einen Todpunkt, dann läuft er von alleine, weil der Läufer ist weg. Sonst könnten sie gar nicht diese Zeiten erreichen. Also genau Michael Schumacher, wenn da ein Michael fahren würde, dann hätte er die Zeit, der wäre nie Weltmeister geworden. Sprech mal mit dem, was auch immer. Es geht nur darum, jede sexuelle Handlung, nur Orgasmus, Todpunkt, den kleinen Tod, nur mal kurz weg sein. Dafür, was man da alles für eingeht. Mit wem man dafür ins Bett geht. Doch schon, ganz schön was los. Nein, ich rede ja nur, was Menschheit tut, damit wo dieser Samen von weg sein, sich irgendwas, wegarbeiten, wegunterhalten, Kino gehen, alle und keiner hält sich selbst aus. Verrückt. Oder? Kaum sitzt du irgendwo ruhig schon, denkst du, was mache ich denn jetzt? Diese Unruhe ist wie eine Uhr. Und ohne Unruhe gibt es keine Uhr. Die ist ständig da, damit sie läuft. Damit was passiert. Das ganze Universum mit seiner inneren Unruhe und sich ständig verändert. Sonst gäbe es gar keinen. Der nächste Moment könnte gar nicht entstehen ohne die Unruhe. Also er hat seinen Sinn. Aber du, die Idee, dass du die jemals verlieren kannst, die wird nicht gehen. Die wird ständig als Erfahrung da sein. Ja und? Wer braucht schon die Ruhe? Hm? Christa. Die Idee, dass du dich verlieren kannst, ist was? Dass du die Unruhe verlieren kannst. Das wäre ja die Idee, wenn du Ruhe finden könntest, dann wäre die Unruhe weg. Dafür meditiert man ja oder macht Sachen, damit man Ruhe findet. Aber damit man Ruhe findet, braucht man Unruhe. Also sucht. Die Suche braucht ja eine Unruhe. Aber das Finden wird nicht stattfinden. Stattfinden. Du wirst stattdessen finden, dass du das nicht finden kannst. Stattfinden. Statthalter. Stattfinden. Stattfinden wirst du suchen. Es ist nun mal, wie du schon sagst, es ist, wie es ist. Und die Unruhe wird da sein. Also. Und jede Nacht, möglicherweise, hast du für ein paar Stunden Ruhe. Damit du morgens wieder frisch unruhig bist. Die frische Unruhe wartet auf dich. Damit du frisch ans Werk. Nee, du kannst schon auch anders Ruhe finden, wenn du deine Stelle. Ja? Wie machst du denn das? Mühe arbeiten. Einfach nicht sein. Nicht sein. Ach, auf einmal wirst du nicht sein. Einfach nicht sein. Okay. Lass doch einfach. Sei doch einfach nicht. Denn was ist denn in dir? Was denn? Was ist denn das, was sein will? Wer Ruhe braucht. Wenn es weg ist, dann bist du nicht. Wenn was weg ist? Das sein will. Ja, wann ist denn das mal weg? Und dann kommt es wieder. Ja, klar. Also es war es gar nicht weg, weil es war ja immer noch da. Wenn es wirklich weg wäre, wäre es ja weg. Ich hatte zumindest den Eindruck, dass es... Ja, Eindrücke trügen. Ja, eintrügerisch. Das ist ja schon mal was. Das ist trügerisch. Das ist ein Trug. Ein Trugschluss. Aber ich sage ja, wenn es wirklich weggehen könnte, könnte es ja nicht wiederkommen. Es ist immer noch da, bloß deine Aufmerksamkeit hat es nicht im Blickfeld. Ja, aber das ist so eine Art von Auflösung. Ja, aber wenn es sich wirklich aufgelöst hätte, wirst du ja auch nicht wiederkommen. Nein, dann wäre ich ja nicht mehr da. Ja, also ist doch gar nicht weg gewesen. Es ist also gar nichts passiert. Aber offenbar ist es ja diese Dramatik in der Polarität, dass dass man es nicht plötzlich auflösen können. Also es soll ja welche geben, die es schon geschafft haben, sich aufzulösen. Und haben hinterher drüber geredet. Die waren ja weg. Aber wer hat denn dann darüber geredet, dass sich dabei aufgelöst hat? Was haben die denn gemacht? Aufgelöst haben. In Licht aufgelöst? Verbrannt? Dematerialisiert, aus der Materie verschwunden. Ja, wenn ich zum Beispiel da hingucke und ich gucke jetzt weg, bist du weg. Dann gucke ich wieder hin, bist wieder da. Aber wenn ich da hingucke, bist du weg. Ja, genau. Gibt's dich gar nicht. Dann guck ich wieder hin, bist du wieder da. Ist das nicht ein Wunder? Ich löse dich kurz mal auf. Jetzt ist ja, er aufgelöst. Es sind ja nur so Sinnbilder. Was ja, aber es sind doch auch genauso, wie die vorher dachten, sie hätten wen gesehen und dann denken sie, wer hätte sich einen aufgelöst. Es ist doch beides Trugschluss. Dass du überhaupt einen siehst, ist doch schon trügerisch. Du siehst doch gar keinen. Wenn du überhaupt siehst, die Information von Energie, aber du siehst doch keinen. Ja, klar. Also wen siehst du denn da? Und wer löst sich denn da auf? Ja, das wäre die Frage. Wer war denn vorher da, der dann nicht mehr da ist? Oder wer ist da, der eigentlich gar nicht da ist? Wo überhaupt jemals war oder sein wird? Mann, da ist es ja eine Lösung. Viele Möglichkeiten. Das ist ein Universallöser. Das löst sich und dann bildet es sich wieder. Ist es ein Wunder? Wie im wirklichen Leben. Ein bisschen Löschpapier. Man ist oben dumm und unten dumm und mittendrin noch mehr. Dumm. Ja, das sind schöne, alles schöne. Ich kenne diese Himalaya-Geschichten von den aufgelösten Meistern. Die, wenn sie keine Lust mehr hatten, gehen sie einfach weg. Was? Babaji? Babaji? Babaji. Der Babaji. Ja. Der junge Typ? Der ganz schöne da. Der hat sich aufgelöst? Sagen Sie, der kommt manchmal wieder und manchmal. Der ist bestimmt mit ein paar Noten in Bangalore gelandet. Das machen die ab und zu mal. Die wollen mal auf die Kacke hauen und lösen sich kurz auf. Und dann kommen sie irgendwie wieder. Da war der Skandal von diesem einen Jungen da, Nityananda, da in Südindien. Der war kurz mal, haben sie dann ein Video gemacht im Puff in Bangalore mit seiner Schauspielerin. Und da war er kurz mal unten durch. Jetzt ist er wieder voll strahlend da als irgendwas. Naja, hat ja auch einen Boden zu strahlen. Nee, er war ganz schön geknickt. Ja. Alle Anhänger haben ihn verlassen. Er hatte vorher weltweit Millionen Anhänger. Und durch ein Video auf einmal, dass er auch noch Bedürfnisse hat, dass da noch was hochkommt und nicht vollkommen aufgelöst war. Das war nicht. Der galt als Erleuchteter ganz früh. Er war ja erst 22 oder so. Er löst sich nicht auf, er wird einfach durchsichtig. Nein. So fühlen sich viele Leute eigentlich, die denken immer, keiner sieht sie. Habe ich von gehört. Keiner nimmt mich mehr wahr. Das sind meistens Mütter. Wo sie sagen, meine Kinder sehen mich gar nicht mehr. Die nehmen das alles so hin. Die essen, was auf den Tisch kommt, aber wer das gemacht hat, wer denkt, ich bin für die gar nicht mehr da. Das habe ich schon öfter mal gehört. Könnte man sagen. Durchsichtig. Gläserisch. Was? Nein, ich habe es nur gelesen, aber schon lange. Ja, man liest. Ich lese auch Gala. Steht auch, dass Jolima Brüste hatte. Jetzt sind sie weg. Aber jetzt habe ich gestern ein Bild gesehen, sind sie wieder da. Was ist denn jetzt los? Wie machen die das? Ein Wunder! Und noch größer als vorher. Ich dachte, die wären echt, die hätten alles weggeschnitten. Nein, nur das, was möglicherweise Gefahr birgt. Das möchte wahrscheinlich auch jeder von euch, das kleine Ich wegschneiden, der Rest kann ja bleiben. Das störende Ich weckt und das andere war ja okay immer. Aber dieses kleine störende Ich, dieser, da, das müssen wir doch mal überwinden. Da müssen wir mal. Schwarzes Tantra, weißes Tantra, wir werden jetzt. Das Weggeschnittene wird größer, wenn es wiederkommt. Ja? Meinst du, der Appendix kommt wieder? Wahrscheinlich kriegst du es auch hin. Ich denke, das Ego ist so ein Dornfortsatz. Wo? Dorn, der Dorn, der oben prickt da rein, wie deine Dornkrone. Und sich fortsetzt in deine Synapsen. Er will mich immer drücken. Die Dornenkrone. Der König des Schmerzes, Jesus Christus. Da Christus. Der Christus. Auch er wollte es nicht. Womit habe ich das verdient? Er war nicht von einem Geist, sondern auch von Gott verlassen. Aufgedeutet. Naja. Berlin, das ist schon was, oder? Und Bayern, alles klar? Ja. Wenn ich Länder sage, kommen, melden sich immer mehrere. Bei Städten habe ich eine Chance, dass immer nur einer da ist. Ja, Schweiz, da habe ich jetzt schon mehrere. Bremer Stadtmusikanten haben auch nur einen. Hamburger. Na gut. Wo waren wir? Also ich habe dieses Buch von dieser Segal auch gelesen. An der Bushaltestelle. Ich habe mich gewundert, ja, genau das. Genau. Plötzlich war es ich weg. Ja. Und wem ist aufgefallen? Das ist die Frage. Wer hat es gemerkt, dass da einer weg ist? Das ist immer die grundlegende Frage. Es sei sogar ein Erleuchteter aus Bombay hat sie bestätigt. Ja. Ramesh hat ein Vorwort geschrieben. Muss man sich mal. Aber nach einem halben Jahr hat er es widerrufen. Nach einem halben Jahr hat er gesagt, ich glaube, ich habe mich getäuscht. Das war es wohl doch nicht. Das ist natürlich schlimm. Wenn du erst bestätigt wirst und dann wirst du wieder rufen. Das ist dann so ein Ego-Return. Das ist hart. Aber diese Geschichte ist wirklich bei ihr, es ist eine schöne Geschichte. Ich bin ja öfter San Francisco, ich habe schon öfter erzählt, dass die Hälfte von denen, die da sitzen, waren mal Schüler von ihr. So um die 2000 oder so. Und letztes Jahr haben sie sogar noch einen Puja gemacht, weil es ihr 60., 70. Geburtstag war oder so. In meiner Anwesenheit. Ich konnte nichts machen. Ich sitze da im Open Secret in San Rafael, dann kommt die halbe Mannschaft und haben dann Altar aufgebaut und machen ihre Putsch. Ich sage, was ist denn hier los? Susan hat Geburtstag. Ja, was hat das mit mir zu tun? Du störst nicht. Wenn ich keinen Humor hätte, das wäre dann echt für mich echt. Aber das ist wirklich ein schönes Beispiel, dass aus einem Ozean der Liebe, wo nur ein kleiner Samen noch ganz verschwunden, gar nicht mehr sichtbar, unspürbar, ein kleines Sämchen von Angst da ist. Aber gar nicht mehr vorhanden eigentlich. Der Ozean der Liebe hat ihn voll aufgenommen. Sogar die Angst ist akzeptiert. Dieser Samen von Angst, dieses kleine, ist gar nicht mehr zu erwähnen. Und 2 Jahre später wurde aus diesem kleinen Samen Angst ein Ozean von Angst und Schmerz. Und dann ist er an Krebs abgekrebst. Also kein Entkommen, das ist das Schöne, das Bildnis. Es gibt kein Entkommen. Temporär kann es mein Ozean der Liebe sein, der Einheit von alles ist wunderbar, durch was auch immer eingetreten, von einem Verstehen, und in dem Verstehen löst sich das Ego auf und ist temporär verschwunden. Und, aber das, was verschwinden kann, naja, ich sag's nicht noch einmal. Da bist du ganz hin und weg, aber dann auch wieder ganz hier und da. Und da auf einmal war wieder totaler Schmerz. Ach ja. Gisela, da bleibst du doch gleich als Gisela in Berlin und guckst dir. Ja. Da, wo du nicht bist, dann fertig. Noch schöne Geschichten. Da dachte Prakat wieder, du machst mir wirklich keine Hoffnung. Victoria hat auch versprochen, sie will mehr Fragen stellen, aber kommt auch nichts mehr. Ab heute nicht mehr. Vierter Tag. Ab dem vierten Tag geht gar nichts mehr. Vielleicht. Wenn ich das sagen würde. Zu deiner Freundin. Na hier, ab dem vierten Tag geht gar nichts mehr. Zumal der Freundin natürlich auch. Viermal, das reicht doch wohl. Ab vierten Mal geht gar nichts mehr. Da muss eine neue her. Eine neue her? Aber erst dann Pause. Wenn es geht, ne? Mach mal Pause, Junge. Lila Pause. Lila Pause. Naja. Ja, Stuttgart. Nichts mehr? Heute Morgen war noch alles gut. Heute Morgen war noch alles gut. In welchem kleinen Dorf wohnst du da? In welchem? Adelberg. Adelberg, ist das in der Nähe von wo du warst? Essen. Ein Stück, ja. Ich kenne es ungefähr die Gegend. Ah. Wo warst du? Markroningen. Nee, das ist schon weit weg. Ja, das Schwäbische. Gegenüber. Alles gut. Na ja, gut. Und jetzt ist alles schlecht. Nee, heute Morgen habe ich was verstanden. Ach so. Geglaubt zu verstehen. Und jetzt ist das geglaubte Verstehen zum geglaubten Nicht-Verstehen geworden. Das ist geschaut, das wechselt so. Das ist natürlich. Ja, aber dann weiß ich wieder auch nicht, ob es wirklich so war. Das weißt du eigentlich nie. Ja, du wirst nie sicher sein, ob es wirklich so war. Aber wer muss sich schon sicher sein da? Du bist jeden Tag wer anders und jede 10 Minuten änderst du dich. Jede Minute, jeder Moment bist du wer anders. Ja, ist so. Es wechselt ständig. Du guckst nie in den gleichen Fluss, das gibt es beim Sender. Du guckst nie im Spiegel in die gleiche Person. Geht nicht. Das ist ständiger Wandel. Als Person, als dieser ganze Ding. Du bist nie die gleiche. Du bist vielleicht die gleiche, aber nie dieselbe. Oder du bist immer dieselbe, aber nie die gleiche. Wie war es? Können wir uns jetzt drüber streiten? Gleich und selbst, was ist der Unterschied? Nee, das ist doch wunderbar, wo wird denn da langweilig? Nur wenn du guckst immer ein anderes Gesicht. Die Falte war gestern noch links, jetzt ist sie rechts. Kommt das denn? Man wundert sich. Habe ich jetzt schlecht geschlafen, links oder rechts? Warum ist die Falte jetzt gewandert? Ich bin ein Wunder der Natur, ich habe Wanderfalten. Können wir ein Buch überschreiben? Ich, die Wanderfalte. Wunderbare Wanderfalte. Ist das die Entfaltung des Seins in meinem Gesicht? Ein Falter da. Nee, aber das ist dann, also es ist halt ziemlich anstrengend, dieses so ein gewisses Grundstruktur von Persönlichkeit aufrechtzuerhalten. Da muss man sich echt wirklich konzentrieren und immer wieder sich da erinnern, wie man ist. Wie war ich eigentlich gestern und davor? Wie sehen mich eigentlich andere und wie sehen mich, und wo finde ich mich da drin? Und wenn ich mich jetzt so verhalte, wie ich jetzt mich geändert habe, erkennt mich ja keiner wieder. Also tue ich doch lieber so, wie ich gestern war, heute. Vielleicht. Wenn ich wirklich so sein würde, wie ich jetzt mich geändert hätte, vielleicht würde ich dann mich selber nicht mehr wiedererkennen. Da hat man Angst, sich zu verlieren im Wandel. Man weiß gar nicht mehr, wer bin ich. Jetzt weiß ich wenigstens, wer ich nicht bin, aber dann weiß ich gar nicht mehr, überhaupt nicht mehr. Ist das nicht herrlich? Diese Unsicherheit, dieses Mysterium. Keiner weiß Bescheid, aber jeder tut so. Ne? Ich weiß, wer ich bin. Wer bin ich? Heiteres Berufungsraten. Welche Berufung hätten Sie denn gern? Ich weiß ja nicht, ob ich das war, was ich bin, oder ob ich was Neues... Oder sein wirst. Du erfindest dich jeden Tag neu. Du bist der Düsentrieb des Seins. Drüsentrieb. Ja, aber wenn ich das bin, was ich bin, ist doch immer gleich. Du bist ein Drüsentrieb. Ja, jetzt schon. Immer. Als Baby schon gehst du auf die Drüse. Die Milchdrüsen. Du bist immer drüsengesteuert. Die Hormone oder die ganze chemische Cluster dieses Körpers entscheidet mehr über dein, was immer, als du dir überhaupt vorstellen kannst. Habe ich gehört. Dieser chemische Stabilbaukasten hier ist nicht stabil. Ja, bloß wenn man das nichts ausmacht, was der jetzt halt macht. Und als Frau sollte man das besonders wissen, weil da hat man seine Tage. Wo man wirklich ganz anders ist. Wirklich ganz anders. Ich, also, meistens will ich Frauen in der Zeit nicht kennen. Genau. Männer auch nicht. Männer haben auch ihre Tage, habe ich gehört. Die haben Monate. Die haben ihre Wechseljahre, aber von Anfang an. Sagt man. Haben Sie herausgefunden? Haben Männer herausgefunden? Studienräte. Wissenschaftliche Studien. Belege. Stärkere Spaltungen haben. Haben die Belege? Quittungen. Haben die Quittungen auch dafür? Kriegt man jetzt die Quittung als Mann? Auch du hast deine hormonellen Schwingungen. Das haben wir alle Studien. Wie alle Studien? Ja, heute das, morgen das. Ja, ist jedes Jahr eine andere Tendenz. Die wechselt genauso, die Wissenschaft. Man weiß nie, wo man dran ist. Nee, aber wo waren wir? Beim Drüsen. Die Düse steuern. Das Gehirn hat auch noch einen Anhang, das nennt man Drüse. So ein kleines Erbschen, das ist mehr zu sagen als der ganze Ding da. Die Steuerung. Hypophyse. Nee, man weiß, man kann wirklich nicht, sobald man denkt, man hat Kontrolle über diesen Apparatus hier oder überhaupt, dass man da, der so fremdgesteuert und von irgendwelchen, was du isst, gesteuert, von den Bakterien in deinem Darm da, die dir da irgendwelche Emotionen hochladen auf deine obere Festplatte oder irgendetwas, wo du denkst, wo kommt das denn wieder her? Haben die Bakterien wieder Hochzeit da unten oder so? Feiern die zu viel oder haben die einen Ehekrach? Die linke Bakterie mit der rechten oder so. Warum muss ich das jetzt wieder erfahren? Ja, ich frage nur. Wo ist denn da das Zentrum überhaupt? Und wo ist die Schaltzentrale? Oder irgendein Ich zu finden. Versuch mal, das Ich zu finden, was jeden Tag anders ist. Es ist unmöglich. Keiner hat es bisher gesehen, keiner hat es gefunden, kein Wissenschaftler kann es zeigen. Jeder redet davon, als wenn es ganz jeder akzeptiert, ja, da gibt es das. Das ist so eine Übereinkunft. Ja, mein Ich und dein Ich, wie geht es dein Ich, deinem Ich? Meinem Ich geht so und so. Bist du ja noch nicht mal, du sagst ja, ist ja mein Ich. Aber das ist ja nicht das, was du bist. Ne? Du sagst ja schon, ist mein Ich. Das meine ich auch. Meine ich. Was, das meine ich ja dann. Dann sehe ich die ganze Ich, und da bin ich ja schon wieder neu. Ja, du. Man muss ganz schön variabel sein, sich ständig auf das neue Ich einzustellen. Ne? Wollt schon wieder ein neues Ich. Ich bin mit dem Alten noch nicht mal zurechtgekommen. Schon wieder ein neues. Du musst nochmal Ferien vom Ich jetzt. Nein, ich meine, der, wo das neue Ich sieht, ist ja auch ein Ich. Du meinst also, das Ich ist ein Cluster von energetisch-emotionalen Geweben, die sich ständig wandeln und kein festes, solides Etwas, sondern ein Wandel, so ein Rumpelstilchen ist. Man gut, dass keiner weiß, dass ich rumpel und stilze und keiner kann, also dann die Doktoren, wenn das Ich sich verliert und schizophren oder doppelt, dann versuchen sie mit Pillen das wieder zusammenzusetzen. Genau, so ein Gefühl habe ich. Ja. Und das ist ja nicht das, was ich bin, das ist ja wieder schizophren. Das bist du eh, sobald du dich erfährst, bist du schizophren. Da gibt es me, myself and I, oder mich und dich, also innerhalb schon. Du fängst ja morgens mit dir an zu reden. Das eine Ich mit dem anderen Ich. Man fragt sich ja, wie habe ich geschlafen? Wie war das denn? Wer träumte denn da? Du unterhältst dich doch auch ohne Gegenüber schon, vollkommen mit mehreren Personen in dir. Ja, ja. Und dann habe ich aber von den ganzen Ichs eine Ruhe, wenn ich... Du meinst, da gibt es ein zentrales Ich, was dann die Ruhe braucht für den anderen Ichs, oder was? Zentrum sagt jetzt Ruhe um mich rum. Ich will mich jetzt zentrieren. Ihr haltet mal die Klappe. Und dann fangen die ganzen Ichs an zu kämpfen. Wer ist denn hier das Zentrum? Ach, das ist das. Mich kümmert's nicht, ich. Lass doch die anderen sich kümmern. Ich kümmere mich jetzt nicht. Das hört sich schön mit schizophren an. Jetzt muss ich dir leider recht geben. Oder ganz sein. Ich. Ich AG. Das ist auch eine Erfindung, ne? Die Ich AG. Ich bin selbstständig. Aber das ist normal, sobald dieses Ding wach wird und deine Erfahrung stattfindet, was erfährt das alles? Und was geht dann, wenn das Ding abends zusammenklappt, was ist halt dann ohne dem genauso? Und morgens fängt dieser Hahnenkampf da vorne wieder an. Der Hühnerstall wacht auf und jeder will Hahn sein. Und alle anderen treten. Ich bin Chef heute. Also meine Liste wird aufgemacht, was ist heute zu tun? Wer kommt ja zu Besuch oder mit wem treffe ich mich? Und der hat heute das Sagen. Ne? Wer mit dem am besten umgehen kann. Kommt heute eine emotionale Oper in Gang, dann kommt Emma ran. Emotional. Und wenn es heute rational wird, ich muss eine Arbeit schreiben, dann kommt Frau Ratio oder Frau Mathe dran. Jedes hat so seine bestimmte Fähigkeit. Und je nach Aufgabe wird es dann vorgestellt. Also man stellt sich dann das Ich vor. Es wird vorgestellt, damit der Krieger den Kampf kämpfen kann. Mein Kampf mit dem Krieger. Mit dem kriege ich es hin. Heute muss ich mich zusammennehmen. Heute müssen wir konzentriert und mit zentrisch auf den Gegner zulaufen. Heute ist Scheidungstermin. Heute gibt es keine Kompromisse. Heute bin ich ganz auf Geld gepolt. Gefühle, heute bleibt ihr unten. Heute werdet ihr eingesperrt. Ich mag den Arsch ja noch. Vielleicht sage ich, ich will nichts von dir, nur weil ich stolz bin. Nein, Stolz bleibt heute auch weg, Stolz bleibt weg, Emotionen bleibt weg. Heute kommt nur Ratio, Geld. Heute bin ich ganz Amerikanerin. Ist es nicht eine schöne Komödie? Ich? Und keiner kann entscheiden da. Und alles läuft wie von selbst. Manchmal ist natürlich auch die emotionale Tante und die steht dann vor irgendeiner ganz mathematischen Aufgabe und guckt und versucht dann mit Charme den Professor zu überzeugen. So, aus der Not macht man eine Tugend. Ja, aber ich glaube, ja. Naja, okay, jetzt reicht's. Jetzt habe ich, siehst du, den habe ich jetzt vorgestellt. Jetzt auf einmal sagt er von hinten, ey, also jetzt müssen wir über was anderes reden. Jetzt wird es aber ein bisschen zu sehr hier. Aber mir hilft ja auch keiner. Dass mal so eine Frage kommt oder so, eine ernsthafte von, nein, alle lassen sie mich im Regen stehen. Auch Prakash lässt sich nieder. Ja. Und aus dem, mit solchen soll man den Krieg gewinnen? Wechselnden Soldaten? Die ganze Kompanie von müden Kriegern? Never. Eins habe ich irgendwie bemerkt. Jetzt spielt er die Sterberolle. Die letzte Worte. Ich wollte noch. Das mit. So ein Gefühl von etwas, was irgendwie unwandelbar scheint. So ein Gefühl von selbst. Oder ich glaube nicht, dass es das Ich ist, sondern also dass es von Kindheit auf bloß Das ist eine Bande, ja. Ich höre dir noch zu, aber... Ist ja egal. Ich glaube, ah, du hältst durch, du hast ja... Dass ich von außen nach meinem jetzigen Aussehen wahrgenommen werde, obwohl sich das hier drinne eigentlich nie, das Gefühl nie gewandelt hat. Und dann wundere ich mich manchmal auch über die Reaktion. Ich fühle mich gar nicht anders, aber die nehmen jetzt einfach nur halt den Körper wahr. Du nicht. Weniger. Also, wir wissen ja alle, was er meint. Es hört sich jetzt nur so schwer an, aber es ist ja, wir verstehen das ja alle. Nee, das erfährt ja jeder hier so. Ja. Ich kann ja in die anderen nicht reingucken, deswegen bringe ich es einfach aufs Trapez. Trapez? Ja. Und mit. keine Ahnung, ob die anderen das auch so empfinden. Zumindest bringst du Hamburg zum Träumen. Meine Mutter hat auch immer so. Ich bin ja noch das Kind, mit, das noch vor der Empfängnis war. Ja, so weit würde ich. Doch, da habe ich auch viele von, die haben Rebirthing gemacht. Die haben bei Osho und so die Rebirthing-Kurse und alles und haben noch vor der, bevor der Samen das Ei durchdringt, waren sie schon dabei. Ja, und das, auch, was da schon war, bevor auch, überhaupt da die Befruchtung stattfand, ist hier und jetzt noch unverändert das, was sie sind. Und ich verstehe gar nicht, was die noch wollen. Na gut, ich habe gestern alles gemacht, aber so nee, bin ich dabei nicht gekommen. Das war ja, aber ich, morgen kommt einer, der ist soweit gekommen. Den stelle ich dir vor. Ja, geht mir aber auch nicht weiter. Warum nicht? Warum gibst du so schnell auf? Du bist auf eine andere Spur gekommen, das hört sich gut an. Wenn du schnell auf, dann kommt er wieder hoch. Und du merkst, dass ich mich auch lustig mache über den ganzen Zeug. Ne? Was soll ich machen? Ich meine, ich rede ja auch immer davon, da ist das, was du bist, was durch eben durch keine der was auch immer, Erfahrungen oder sogenannten kleinen, großen Ichs oder irgendwas, das ist jetzt von hier und jetzt noch das, was es immer war. Das ist aber nicht ein Gefühl oder sowas. Ja, ich. Ich sag's dir einfach, es ist kein Gefühl. Du könntest sagen, es ist das, was alles fühlt, aber selbst nie gefühlt wird. Es fühlt den Fühler, das Fühlen und Gefühlte und alles, was in der Geschichte des Fühlers stattgefunden hat, hat das, was es ist, nie verändert und ist nie vermehrt oder vermindert worden durch die Art und Weise, was der Fühler gefühlt oder nicht gefühlt oder welche Geschichte der Fühler hat oder nicht hatte. Ist doch vollkommen. Ja, ich kann es nicht so präzise. Ja, aber ich sag's dir jetzt. Aber ja. Ich präzisiere das jetzt mal. Danke. Bitte. Warum sitze ich hier und du liegst da? Da liege ich ihn nieder. Ja, und wenn ich ständig dahin spreche, wo gar keiner hinsprechen kann oder braucht, dann ist es das Paradox. Ich spreche eigentlich immer nur mit dem, was gar keine Ansprache braucht. Und der Rest ist mir eigentlich so futsch egal. Komisch, dass ich mich gerade jetzt auf deine Umwelt. Wo dran? Ja, was ich schon erzählt habe. Jetzt strahlst du aber. Ist doch schön. Ja, es. Aber warum gerade jetzt, oder? Ja. Es ist doch manchmal ganz schön lustig. Man wundert sich gar nicht mehr über irgendwas, ne? Auf einmal haben sich alle Ichs vertragen und erlauben, dass der da hinten einfach mal durchscheint. Ist das nicht herrlich? Alle müde Krieger legen vorne platt und dann strahlt das Sein von allein. Ungefiltert durch die kleinen Ichs. Und auf einmal ist es so natürlich, das Mensch, das war ja immer da. Und schon jagst du durch deine Geschichte bis zum Baby, bis zum sonst wo. Ja, da war es auch. Und da war es, ja, damals, da war ich da auch. Doch, ist so. Von dem Traum bist du auch genau. Wie, bitte? Von dem Traum bist du auch genau da. Im Traum bist du, du bist sogar im Tief-Tief-Lauf bist du. Auch wenn gar kein Traum da ist, bist du. Du bist eigentlich nie. Verrückt, oder? Ja. Ja, das kann dir diese Sicherheit geben. Wie kommt dann die Angst wieder hoch? Die ist ja nicht weg. Die ist ja im Körper ständig präsent. Der Körper ist ja ein Angstkörper. Da braucht man sich nicht drum zu kümmern. Das bleibt schon so. das ist deine ganzen Ahnen, die ganzen Ängste von der ganzen Geschichte von Menschheit, die hat sich versammelt in diesem kleinen Körperlein. Was soll man da machen? Angst vom Verlassenwerden, von irgendwas. Jedes Trauma, was irgendwann mal in irgendeinem Ahnen stattgefunden hat, das hat sich hier wieder eingenistet. Und man macht dann, du weißt gar nicht, woher es kommt, aber es gab irgend so ein Großonkel oder irgend so ein Affe da hinten, der wieder keine Affin abgekriegt hat, der jetzt Angst hat, allein zu sein im Leben. Der macht sich jetzt hier wieder breit. Was mache ich denn alleine? Sagte der Affe. Tarzan. Ruft. Nein, du weißt ja nie, von wem es kommt. Du kannst dich gar nicht erinnern, dass da irgendeine Situation in deinem Leben war, der das Trauma schaffen hätte können. Und doch ist die Scheiße da. Ja, und dann fragst du, war das jetzt Adam, der den Apfel nicht vertragen hat? Der wollte einen Steak und kriegt einen Apfel und war damals schon enttäuscht. Da wollte die Frau, war die Frau die erste Biofrau, wollte ihren Mann auf einen Apfel bringen. Du kriegst meinen Körper nicht ohne einen Apfel. Jetzt beißen. Und dann Mac kaufen. Ja, wo fängt das Trauma an? Ich glaube, das Trauma fängt da an, wo Gott das subtilste Kennen, wo Gott kennt, ist er traumatisiert. Ja. Da fängt das, der Traum und die Traumatisierung an. Dass es ihn gibt. Die erste Existenzangst Gottes fängt da an, wo Gott sich kennt. Ganz subtil. Gewahr ist zu sein. Da ist Trauma. Nee, das ist nicht die Hilflosigkeit. Da fängt Hilfe an. Hilfe, was ist hier los? Der Wunsch nach Hilfe. Existenzangst und dann der Wunsch, da rauszukommen. Die Hilflosigkeit ist die Wissenslosigkeit. Die Losigkeit ist verloren, scheinbar. In der ersten Existenzerfahrung. Und dann kommt... Ja, da ist er traumatisiert. Und das ganze universelle Trauma von Gott auf der Suche nach sich selbst, schizophren, paranoid, jagt er durch sein Sein nach sich selber. Manchmal beruhigt er sich ein bisschen, weil er denkt, er hat so eine kleine Lösung. Aber wenn es bei ihm sich beruhigt, in dem einen Fall, ist es verzehnfacht im anderen. Man denkt immer, wenn bei einem da irgendwie sich was beruhigt, dann denkt er, oh, ist doch alles so, aber was ist mit der ganzen 7 Milliarden anderen Hetzer, wo Gott sich hinterher jagt? Ja? Jeder nimmt es wirklich immer nur persönlich. Hier, aber ich fühle doch mich ein bisschen mehr Frieden hier, ich habe was verstanden. Was ist mit dem ganzen anderen Zeug, wo Gott immer noch jagt und jagt und auf der Flucht vor ist? Also warten wir jetzt auf Eckhart Tolle. Der will ja die neue Erde bauen. Aber bis die fertig ist, müssen wir mit dieser auskommen. Er soll sich mal ein bisschen beeilen, der Junge. Ne? Verspricht viel und ist immer müde. Der hat doch schon Oprah Winfield mit im Boot. Wenn die das nicht schafft, die neue Erde. Transformation des menschlichen Bewusstseins. Für eine neue Welt. Dafür seid ihr alle, sitzt ihr hier. Ihr seid Mitarbeiter. Wollt ihr das? Nein! Dann kommt er vor, Karl, du machst dich über alles lustig. Wie kannst du das so lustig machen? Ich frage mich mal, wie nicht? Es ist schon anstrengend, nicht drüber zu lachen, oder? Überhaupt, wenn man morgens wach wird. Es bedarf immer eine kleine Anstrengung, nicht zu lachen. Ja. Ernst sein ist sehr anstrengend. Mhm. Boah, überhaupt, wenn man ein ernstes Gesicht macht. Also ich würde das nicht über mich bringen. Da bin ich zu faul für. Ich habe auch keine Angst vor Lachfalten. Manche sind echt, die lachen nicht mehr, weil sie Angst haben, dass dann diese Falten. Kennst du die? Nee. Aber ich habe schon gehört. Rippen. Hast du von gehört? Spritzen. Gespritzt? Botox. Die Schlangengifte, die überall rum und dann alles betäubt haben. Ein betäubtes Gesicht. Guckte mich an. Irgendwie, ich glaube, die Jane Fonda, aber irgendwie hat es geschrieben, die ist geliftet und dann hat jemand, ihr Mann, ihr was Trauriges erzählt und sie. Konnte nur noch das Lächeln. Weil die Mimik fällt. Alle anderen Muskeln waren betäubt. Die Hollywood-Schnauze. Also, Mensch, das ging ja schnell heute. Weil sie hat am meisten. Meinst du, dass es nie aufhört? Was? Meinst du nicht, dass es nie aufhört? Ja, das Dumme ist, du kannst nichts finden, was überhaupt angefangen hat. Und weil möglicherweise es da gar nichts gibt, was angefangen hat, wird es auch unmöglich sein, was zu finden, was aufhören könnte. Das ist das Dumme. Die ganze Wissenschaft hat versucht, Energie zu finden oder überhaupt Materie zu finden und hat nichts geschafft. Die ganze Quantenphysik, das Ganze, alle sind hinter Materie und nicht zu finden. Energie, die haben keine Ahnung, was es ist. Elektrizität, die nennen etwas, was sie gar nicht kennen. Nur die Reaktionen beschreiben sie. Die mögen, was auch immer, aber das haben die einen Namen gegeben von dem, was sie nie gemessen haben. Unmessbar. Unkennbar. Und doch benennen sie es aus lauter Hilflosigkeit als Energie oder Gottesteilchen. Jetzt haben sie ein Gottteilchen, das hinterher sind, weil die alle anderen Strings schon wieder durchschaut sind. Quantenteilchen hin, juppen, bum, bum, bum, bum, bum. Und wer lacht sich tot? Findet auch keiner. Es ist nicht. Und wir machen uns Gedanken hier um, weiß ich auch nicht was. Wie viel ich braucht der Mensch? Eigentlich ist es ganz einfach. Nicht mehr denken. Über uns. Das hast du jetzt gerade dir so gedacht. Ja? Da hat der Denker mal wieder eine Aufgabe. Jetzt versuche ich wirklich nicht zu denken. Nicht mehr so ernst, meine ich. Das ist dann ganz schön ernst. Das ist gezwungenermaßen lustig. Entweder es ist lustig oder es ist lustig. Ich meine auch über uns, dass wir nicht immer über uns nachdenken. Warum nicht? Ist doch lustig. Aber es hinterfragt nicht so. Ist doch lustig? Das ist der schlimmste Witz, der beste Witz überhaupt. Ich hinterfrage mich jetzt mal. Ich stelle mich hinter mich und hinterfrage mich. Ich frage jetzt mal meinen Hintern. Was hältst du denn von mir? Ich hinterfrage mich. Ist das nicht lustig? Ich stehe neben mir, sagen auch mehr viele. Ich denke, ich stehe neben mir. Ich fühle mich so, als wenn ich weiß gar nicht mehr. Ist doch lustig. Oder ich kann mich überhaupt nicht fühlen. Das fühle ich jetzt ganz deutlich. Ich sammle mich jetzt erst lieber mal, bevor ich dir begegne. Alle Krieger. Tonika. Ja, meine Niederlagen. Alles klar? Keiner weiß Bescheid, ne? Na gut, dann fahre ich jetzt nach Hause und gucke, kommt heute im Fernsehen. Gestern kam Millionär wieder. Promi-Millionär kam gestern. Da war der Olli, den habe ich mir als einzigen, der Rest war ja wirklich die Gesundheitsministerin, das ist ja ein. Oh Gott, oh Gott. Man würde sagen, das ist so, wie du sagst, man sollte nicht mehr Fernsehen gucken. So, ich achte jetzt nicht mehr auf, ich will das jetzt nicht mehr wissen, ich lass denken, wer will. Aber was machst du dann? Guckst du ins Leere? Meditierst? Du hinterfragst dich mal kurz? Das Hinterfragungsprogramm? Ist so, welche Scheiße gucke ich denn heute? Ist das mein Niveau? Was? Du hast doch jetzt ein Motorrad. Meinst, ich kann doch nicht immer Motorrad fahren. Das würdest du vielleicht machen. Nee, ich könnte so eine schwere Maschine gar nicht halten. Du würdest von einer Seite der Straße zur anderen. Das wäre doch lustig. Da würde man Schilder nach dir benennen. Vorsicht, von 3 bis 5 fährt Prakash hier. Umleitung. Ich würde dich eigentlich anstellen, wenn ich einen Presslufthammer bediene. Man macht sich ja nicht lustig über sowas, oder? Sollte man ja hinterfragen, wie man sich über sowas lustig machen kann. Sollte man das mal hinterfragen, das macht man doch nicht. Das tut man nicht. Wir sollten alle Alzheimer-Leute auf den Presshof dann mal ansetzen. Parkinson und Alzheimer und Demenz. Da könnte man sie noch gebrauchen für mich. Oder wer gerne Löcher bohrt oder so. Wer so durchbohrende Blicke hat. Oder die nicht mehr denken wollen, Bohrer hier ansetzen, da durch. Den Nicht-Denker-Bohrer. Mit Schlagbohrer. Und das macht dann Prakash. Macht er dir gerne. Er trifft auch manchmal. Das müsste beim Sex gut sein. Synchron. Immer der Wand lang. Immer der Wand lang. Na gut, jetzt lassen wir es, wa?